Melon. Liebe Freunde, snackt ein Lembasbrot, sippt euren Endtrank und lehnt euch in euren Hobbit-Höhlen zurück. Denn wir besprechen heute die 6. Folge der 2. Staffel von The Rings of Power. Und wir, das sind Xenia und Jonas, die Herr der Ringe-Nerds eures Vertrauens. Und damit herzlich willkommen bei Cinema Strikes Back. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. In diesen Folgenbesprechungen werden wir mit euch jede Folge Szene für Szene besprechen. Außerdem gucken wir auf die zugrunde liegende Lore, gehen auf Kameraarbeit, soundtechnisches, Story, Figuren und noch viel mehr ein. Und am Ende der Folgenbesprechung gibt's dann ein Fazit mit einer Punktzahl für diese Folge jeweils von uns. Die nächste Folgenbesprechung wird höchstwahrscheinlich nächsten Donnerstag erscheinen. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und wir haben auch ein paar spannende Fragen mitgebracht. Zum Beispiel, was ist dieses geheime Feuer, von dem der Fremde und Tom Bombadil immer quasseln? Was ist eigentlich mit der Krone von Morgoth passiert? Kommt dieses Urteil mit der Seeschlange auch in den Büchern vor? Und warum Tolkien wahrscheinlich Katzen hasst? Ja, und die allerwichtigste Frage, sind Elendil und Miriel jetzt ein Pärchen? Ich hoffe. Ja, bevor wir zur eigentlichen Folgenbesprechung kommen, haben wir wahrscheinlich wieder ein paar Kommentare rausgesucht. Oder, Xenia? Ja, ich habe ein paar mitgebracht. Ja. Zum Beispiel von DXNZell. Die Person hat geschrieben, Folgenbesprechung zu lang, das gibt es nicht. Macht gerne so weiter. Apropos, wir haben dieses Mal ja was anders gemacht. Das können wir ja direkt vielleicht jetzt am Anfang mal droppen. Genau. Weil wir wollen mal was Neues ausprobieren. Wir haben eure Kommentare dazu gelesen, dass viele sich wünschen, dass die Folgenbesprechungen genauso lang bleiben, wie sie immer sind. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir manchmal ein bisschen zu viel vielleicht vom Inhalt wiedergeben. Und deswegen sind wir jetzt diesmal ein bisschen kürzer unterwegs. Also wir sagen das jetzt am Anfang, nachher wird sie trotzdem 3 Stunden lang. Wir hoffen nicht. Ja, das ist jetzt ein Experiment. Ihr seid quasi live dabei, ob das so klappt, ob Voll. Das so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollen das alles ein bisschen umstrukturieren, weniger auf die Inhalte eingehen, mehr analysieren. Und wir haben gerade schon davor ein bisschen gesprochen, dass das uns so in der Vorbereitung auch irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Und konkret heißt das jetzt Folgendes. Wir werden immer noch Szene für Szene besprechen, so wie ich es gerade vorhin angekündigt habe. Zu Beginn fassen wir den Inhalt der Szene aber so in aller Kürze zusammen und gehen jetzt nicht wirklich auf jene Armbewegung ein. Und wir suchen dann bei jeder Szene so grob 3 Sachen ungefähr raus, die uns besonders aufgefallen sind und die wir dann besprechen. Und dann besprechen wir immer noch mal, wie wir die Folge, nicht die Folge, sondern die Szene im Gesamten fanden. Und ja, wie gesagt, ist das erstmal ein Test. Wir wissen nicht, ob es funktioniert. Deshalb seid gespannt. Ich habe auch noch, beziehungsweise wir haben noch einen Kommentar unter dem Video angepinnt mit der Frage, ob ihr die neue Struktur gut findet. Dazu gibt es dann 2 Antworten mit Ja und Nein. Und ihr liked dann einfach Ja, gefällt mir oder Nein, gefällt mir nicht. Und dann wissen wir einfach schon so eure Meinung zu dem Thema. Aber ne, guckt natürlich erstmal bis zum Ende und überlegt dann, ob ihr das gut findet. Und dann stimmt dann erst ab. Dann können wir so auf das Stimmungsbild achten und dann schauen, wie wir es in Zukunft machen. Ja. Hast du noch hast du Kommentare mitgebracht? Ich habe Kommentare mitgebracht. Zum Beispiel von German Talk Sock, also der German Tolkien Society. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Podcast Einschlafen in Tolkiens Welt wird von uns produziert. Es ist einer von 6 Podcasts der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Auch zu empfehlen, Tolkien in 5 Minuten. Oder für die, die die Probleme mit dem Silmarillion, Silmaria betreutes Silmarillion lesen. Schön. Grüße gehen raus an die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Grüße gehen raus. Ich habe nur mal nachgeguckt, weil ich hatte ja letzte Folge über den Podcast geredet. Ich meinte tatsächlich. Meinst du den anderen? Ich meinte tatsächlich Einschlafen mit Tolkien von Schönlein Media. Aber es gibt auch noch den von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Aber der heißt Einschlafen in Tolkiens Welt. Das ist natürlich vom Titel her fast gleich. Ja. Und ich habe den aber jetzt auch mal ausgecheckt und der ist auch sehr cool. Also sucht euch einfach aus, welchen ihr hört. Hört beide. Dann seid ihr durchgehend beschäftigt. Hört nur uns. Ja. Nein. Hast du noch einen Kommentar mitgebracht? Ich habe auch noch eins mitgebracht. Sarah Wittling 9031 hat geschrieben, also ich muss sagen, das war die erste Folge von Gesamt-ROP, die mir wirklich mal gefallen hat. Ich fand sie keine Sekunde langweilig. Sie sollten die Haarfüße, Zauberer und Theo einfach weglassen und schon ist das Ganze wesentlich spannender. Und viele Leute haben das ja so gesehen, dass das bisher die spannendste Folge für sie war und haben uns ein bisschen widersprochen. Das passiert ja häufiger mal. Das war in House of the Dragon bei Alper und mir auch so, dass es voll oft dann unterschiedliche Meinungen gab. Das ist dann ja auch erst spannend, also ich fand es irgendwie schön zu sehen, dass so viele Leute jetzt doch Gefallen an Rings of Power gefunden haben. Ja. Aber ja, also ich fand es auch überraschend, weil ich ja wirklich bei der letzten Folge richtig raus war wieder. Und ja, aber ich bin gespannt, wie das diese Folge jetzt ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch sehr viele Kommentare gelesen zum Thema, dass alle, die eigentlich, also die meisten Leute, die richtig gut fanden, und ein paar fanden die auch wieder richtig schlecht. Und wir sind irgendwie so mittendrin. Ja, genau. Wir schwimmen in der Mitte. Ja, aber ich finde es spannend. Ja, ja, ich glaube auch, es gibt ja mittlerweile die, die jetzt noch dran geblieben sind. Weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die auch Rings of Power gar nicht mehr schauen. Ja. Die dann nach der ersten Staffel, also die große Menge an Kritikern und Kritikerinnen hat Rings of Power vielleicht auch verloren, wer weiß. Und die jetzt auch noch jede Folge sich drauf freuen, ne, natürlich gibt es da auch Fans von der Serie. Ja. Ja. Ja, aber gut, dass das so viele cool finden. Ich habe auch noch einen Kommentar mitgebracht von, oh Gott, Tealof Kunterbund. Gar nicht weit hergeholt, meine Theorie. Galadriel heilt Ada mit dem Ring und er wird zu Celeborn. Oh Gott. Das finde ich auch eine ziemlich wilde Theorie. Ja, finde ich auch ziemlich wild, weil Celeborn wurde ja angekündigt. Ja. Wir haben den ihn noch nicht gesehen. Ich vermute nicht, dass er in den letzten zwei Folgen jetzt noch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht so in der Post-Credit-Scene. Oh, so Marvel-mäßig. Ja. Wie Harry Styles in. Oh, sorry, mein Wecker klingelt gerade. Es tut mir leid. So, ausgeschaltet. Musst du noch irgendwas machen, Jonas? Nee, ich hab's schon gemacht. Das ist mein Pillenwecker. Ah, okay. Muss ich meine Pille nehmen. Na gut. Ja. Zum Glück hast du deine Pillen heute genommen. Jetzt geht's rein in die Folge oder hast du noch Kommentare dabei? Ich habe noch einen von Smitty Werbenjagermann Jense. X-Ray gibt es bei Prime bei den aktuellen Folgen. Schaue bei fast jedem neuen Schauspieler nach, woher man ihn kennen könnte. Ich meine, ich habe ja letzte Folge gesagt, dass es X-Ray nicht mehr gibt, so diese Funktion, dass man so mehr Zusatzinfos bekommt zur Folge. Ich meinte das so, dass mit den Schauspielern gibt's schon, aber es gibt nicht mehr diese Trivia-Infos, wie es bei der ersten Staffel gab. Und ich habe jetzt auch noch mal extra reingeguckt und die gibt's immer noch nicht. Also es gab ja bei der ersten Staffel bei jeder Folge immer, wenn eine neue Figur reinkam oder ein neuer Schauplatz da war oder irgendwas Besonderes gezeigt wurde, wurde ja einfach so eine kleine Trivia-Info bei X-Ray eingefügt, die wir dann auch mal vorgelesen haben. Aber gibt's jetzt eben gerade nicht. Vielleicht haben die auch in den Statistiken gesehen, dass es zu wenige Leute gab, die darauf zugegriffen haben oder sowas. Nur wie beide. Ja. Ah, es gibt einen Aufruf aus Köln. Ja, ich habe noch einen Kommentar, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Und zwar Seymour Clearly 86 hat geschrieben, was stimmt denn bei Jonas nicht? Das mit 1973 Ring und dem Todesjahr 1973 habe ich unter der Trailer-Analyse zur zweiten Rings of Power Staffel gepostet. Und jetzt wird sich darüber lustig gemacht. Erstens dazu, ich habe den Kommentar damals nicht gelesen. Ich kannte das schon früher. Also das mit dieses 1973, das ist ja. Das ist schon der einen oder anderen Person aufgefallen. Und dann schreibt er noch, ich habe da nichts reininterpretiert, schon gar nicht so dumm, wie sie in dieser Folge die Anzahl 9 begründen. Ist halt ein krasser Zufall. Dieses Mocking, als wäre man deswegen irgendeinen Schwurbelkopf, muss echt nicht sein, bei allem Respekt. Und so kann ich euch sonst hab, leckt mich. Oh nein, oh Gott, okay. Es tut mir natürlich leid, dass du das so aufgefasst hast, aber als wir darüber gesprochen haben, das war wirklich nur als Witz gedacht. Ja. Und nicht so, dass wir jetzt sagen, hier das mit 1073 ist jetzt so ultra die Schwurbelei. Ja, das ist einfach nur so ein lustiger Side-Fact. Wir haben es einfach ein bisschen übertrieben, okay? Tut mir leid, wenn du es so aufgefasst hast. Ja, sorry, auch von mir. Ja. Ja, ich kann auch voll verstehen, dass wenn man dann denkt, dass man das mit der Person verbindet, oder wir haben aber das ja gar nicht im Kopf gehabt. Ich bin nicht auf deinen Kommentar eingegangen. Okay. Jetzt hier nochmal mit einer Entschuldigung statt. Das ist immer besser für Folgenbesprechung. Sollen wir loslegen? Ja. Der Titel der Folge ist uns wieder nicht bekannt, weil wir das wieder vorproduzieren, weil wir Zugriff auf die Screener haben. Aber wir können kurz wieder mal auf den letzten Titel eingehen. Sehr gerne. Hallen aus Stein. Bezieht sich auf das Ringgedicht. Ja, ja, ja. Ja. Halls of Stone. Ich habe jetzt immer diesen Song im Kopf von Fiona Apple. Ist okay. Ja. Ich hätte übrigens auch zwei Alternativtitel für die aktuelle Folge. Erstens das geheime Feuer. Das wurde sehr oft genannt. Ja. Und das zweite ist, Numenor hängt sein Fähnchen in den Wind. Dazu kommen wir später noch. Wow. Regie hat wieder Sana Hamri geführt und Drehbuch hat der Justin Doble, wie auch immer, geschrieben. Der ist übrigens auch Produzent der Serie und hat in der ersten Staffel unter anderem die dritte, sechste und fünfte Episode, die dritte, sechste, die dritte, fünfte und sechste so, mhm. Episode geschrieben bzw. mitgeschrieben. Und der hat auch an Stranger Things mitgearbeitet als Produzent und Drehbuchautor in Staffel 1 und 2. Alles klar. Ja. Und dann kommen wir schon zur ersten Szene, eine relativ kurze Szene. Und zwar, Arondir folgt der Armee der Orks und findet drei Deserteure. Nach einem kurzen Kampf findet er einen Marschplan der Orks. Und ich habe jetzt mal drei Sachen dazu rausgesucht und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich auch. Der Punkt 1, also das war eine sehr kurze Szene, da konnte man jetzt nicht so viel rausholen, deshalb ist mein erster Punkt ein bisschen kurz. Hier habe ich genannt Running Mates. Ich finde es witzig, wie Elben wahnsinnig gerne rennen wollen, weil in der letzten Folge haben wir ja schon so Rennszenen bekommen von Elrond. Und genau, er und Arondir sind jetzt Running Mates. Ich finde das auch, ich habe in der Szene mir schon gedacht, wow, das ist, geht alles sehr schnell und auch diese, ja, sehr günstig, dass jetzt Arondir natürlich dann nach Eregion rennt und dann auch noch diese Deserteure trifft, die dann diese Karte haben. Ja, dazu habe ich, nämlich auch noch was rausgesucht. Das war, ich habe das mal drei auf einen Streich genannt. Also, es waren so drei Plot-Conveniences in sehr kurzer Zeit. Der erste, ein Ast zerbricht, kurz bevor Arondir von einem Ork angegriffen wird. Und dann hört ihr ihn, dreht sich um, kann sich verteidigen. Das zweite ist, Arondir findet direkt unter der Armschiene einer der Orks den Marschplan der Orks. Und da ist auch so meine Frage dazu, warum braucht der Ork diesen Marschplan? Ich meine, Ada führt ja diese Armee ja eigentlich an. Und ich weiß nicht, wie firm Orks mit Kartenkunde sind. Ja, und das war ja auch nur eine Art Zeichnung von Ost in Ediel oder Eregion. Ja. Also es war ja noch nicht mal eine Art Karte, sondern ja, das war ja nur so eine Art Gemälde, wo ich auch so bin, wie arschlange brauchst du, wenn du dann irgendwie so gucken musst, okay, diese Stadt sieht jetzt ungefähr so aus wie die Skyline. Ja. Und genau, warum ist das so umständlich inszeniert, habe ich mich dann auch gefragt. Arondir hätte als Elb auch einfach Spuren der riesigen Armee finden können, die ja so eine Schneise der Zerstörung durch ganz Mittelerde ziehen. Und es ist halt irgendwie nur so eine ganz kurze und bisschen enttäuschende Zwischenszene, die einfach noch zeigt, so Arondir ist auf dem Weg. Und ich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn der dann einfach irgendwann in der Region auftaucht. Ja, aber was ich dazu sagen muss, ich fand, dass der Kampf ziemlich cool choreografiert war. Und Arondir hat schon so die coolsten Kampfskills von allen. Vor allem auch dieses schnelle und ruckartige Schwert dann wieder zurückstecken, sah ziemlich cool aus. Ja, Dito, ich habe auch, das wollte ich jetzt gerade sagen, auf deine Analyse, wieso das so ist. Analyse, wir sind so analytisch heute. Yeah. Nein, aber so, ich finde, wahrscheinlich wollten sie einfach ein bisschen seine Kampfskills nochmal zeigen. Ja, und deswegen haben sie diese Szene irgendwie inszeniert, also dass er dann auf diese drei Orks trifft, damit man das gut choreografieren kann. Dass man noch ein bisschen so ein bisschen Action zwischendrin hat. Ja, aber ich fand auch, das war so das, wie man da hinkommt. Das fühlt sich ja bei Rings of Power oft ein bisschen gestellt an oder hölzern. Ja. Und das war hier auch wieder der Fall. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wechseln wir zur nächsten Szene. Wir wechseln nach Eregion. Celebrimbor ist in seine Arbeit vertieft, redet mit sich selbst, ist vergesslich und missmutig. Das hat einen guten Grund. Er kommt mit dem Schmieden der Ringe der Macht nicht weiter. Anatar spricht ihm aber gut zu und wird von Celebrimbor zu den Zwergen geschickt. Ja, der Lord von Eregion, also Anatar, sagt ja zu ihm, dass sein Volk eine Audienz von Celebrimbor verlangt. Er ist ja der Herr von Eregion und er trägt die Verantwortung in dieser ganzen Sache. Und ich muss sagen, ich fand, das Volk von Eregion ist nur so meiner Ansicht nach so ein bisschen zu kurz gekommen. Wir kennen das ja gar nicht so wirklich. Wir haben bisher nur die Gwaith Imirdain, also die Schmiede gesehen und Myrdania, das ist so eigentlich so die bekannteste Figur aus Eregion, den wir kennen. Und es wirkt jetzt nicht so, ich finde, es wirkt nicht so, dass Celebrimbor ein Herrscher wäre von einem großen Elbenreich, sondern ich finde, er ist eher so halt nur ein Schmied. So, als ob er hat so sein Schmiedegeschäft in Eregion. Aber es hat für mich nie so den Eindruck gemacht, dass er diese ganze, also auch Ost-in-Edil und Eregion als Elbenreich beherrscht. Das wird auch so gesagt in diesem einen Satz. Und ich hatte auch das Gefühl, das passt gar nicht zu dem, was wir bisher gesehen haben. Also wir haben ja ihn niemals mal mit anderen Leuten agieren sehen, außerhalb der Schmiede. Genau. Und ich finde auch, da hätte er eine Szene mal, wo man sieht, wie er irgendwie durch weiß ich nicht, einfach Eregion läuft und irgendwie da auf diesem Platz rumsitzt und ja, sein Pausenbrot isst, so, das hätte mir gereicht. Ja, oder einfach, dass mal jemand zu ihm kommt und so fragt, so hier, oder einfach mal so eine Karte zeigt. Das muss ja, das kann ja einfach so der Anfang von der Szene sein, dass jemand ihm eine Karte zeigt und so irgendwie. Es gibt ja auch in, zum Beispiel bei, ich glaube, die zwei Türme gibt es die eine Szene, wo Faramir auch von seinem, von einem Offizier so eine Karte gezeigt bekommt, ja, wo sie so kurz besprechen, was gerade Phase ist. Und sowas Kleines, einfach so ein paar kleine Storytelling-Details. Eben. Hätte ich ziemlich gut gefunden. Ja, da würde ich dir voll zustimmen. Ich finde auch, dass irgendwie dann diese, also wie das alles erzählt ist, dass er Druck ausübt, fand ich wieder so gelungen. Also, dass Annatar wieder ihn versucht, dann nochmal mehr unter Druck zu setzen auf einer anderen Ebene. Also, dass er jetzt so weiß, okay, du musst halt in dieser Schmiede eingeschlossen bleiben. Ja, und du darfst nicht raus. Ja, und dass er so obsessiv wird mit diesem Fertigstellen, das fand ich auch ein gutes Element. Aber ich hatte dann auch das Gefühl, dass hier wieder in so Dialogen einfach gefühlt drei Sachen erzählt werden, ja, wo man vorher nie die Zeit hatte. Ja. Ich habe mir aber auch noch aufgeschrieben, dass Celebrimbor am Anfang ja auch so hochgestochen redet. Also er sagt ja so, ye rings of men, why do you still defy me? Und irgendwie bin ich da so ein bisschen drüber gestolpert, weil so bei ye, also das gibt es ja auch irgendwie mittelalterlichen Englischen, so dieses hier ye, hört her. Und ich weiß nicht, da muss ich tatsächlich immer an Hamilton denken, weil da gibt es so ein Lied, das heißt so, das fängt auch so an. Tatsächlich hat es mich auch, also ich fand das nicht schlecht, ich fand das eigentlich ganz cool, so das hat so eher gewirkt, als ob man jetzt gerade ein Theaterstück anschauen würde. Ja, das stimmt. Es hat mich ein bisschen aus dieser Rings of Power Sache rausgerissen, weil ich finde das untypisch, Rings of Power so einen Dialog zu haben, aber klar, passt natürlich ein bisschen mehr zu Celebrimbor, das verleiht ihm vielleicht so ein bisschen Schwere, die er ja sonst ein bisschen verliert in der Serie. Ja. Okay, mir ist aber auch noch was aufgefallen und ich habe eine neue Rubrik habe ich entwickelt. Ach. Und ich hoffe, ihr cringet nicht zu hart. Und ich habe das genannt, Moment, ich muss noch mal kurz. Ich kann nichts versprechen, Jonas. Oh nein, okay. Fängt ihr an zu singen. Coole neue sexy Outfits in Mittelerde. Präsentiert von Jonas Ressel. Bist du der neue Guido Maria Kretschmer von Mittelerde? Ja. Okay, ich würde gerne das, ja, die Zeit zurückspulen und nochmal hören. Achso, du würdest so gerne, ja. Es kommt nochmal, später kommt nochmal eins. Perfekt, ja. Ich habe gedacht, du würdest gerne die Zeit zurückspulen und einfach hier rausgehen. Das auch, verschluck mich Erde. Ja. Ich finde, dass du das Wort sexy sagst, hätte ich irgendwie auch heute nicht erwartet. Ja, aber das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn Annatar hat ein neues Gewand, das wir so in dieser Form noch nicht gesehen haben. Er trägt nicht mehr diese helle beige Toga, die er bisher in allen Formen getragen hat. Und er hat einen neuen Look, sehr dunkel, eher kämpferisch, habe ich es jetzt mal beschrieben. Er trägt über seinem Torso auch so eine Art schwarzer Schuppenpanzer. Also das ist auch aus Stoff, aber es sieht ein bisschen aus wie so ein Schuppenpanzer und einen goldenen dicken Gurt und auch goldene Verzierung auf seiner Toga. Und da habe ich mich auch so gefragt, was bedeutet das jetzt, dass er ein neues Outfit hat? Weil das ist ja einfach nicht so nur so, hey, er ist jetzt irgendwie cool oder sowas. Er hat einfach ein neues Outfit. Cool. Weil ganz oft wird ja auch durch Kleidung wird ja etwas ausgesagt, erzählt. Genau, wird etwas erzählt, dankeschön. Und ich habe mir gedacht, das zeigt so seine Dominanz über Celebrimbor, auch in Verbindung mit dem Dialog und dass der Elbenschmied jetzt eben so vergesslich ist und missmutig. Und für mich war das so ein Punkt, wo die Beziehung von Annatar und Celebrimbor in eine neue Phase geht. Endlich hat Annatar nämlich Celebrimbor, wo ihn haben will. Und sowas kann man eben auch durch Kleidung unterstützend ausdrücken. Nicht nur in Dialogen oder in Farbgebung oder in Lichtstimmung, sondern eben auch in Kleidung. Und dunkle Farben passen ja auch besser zu Sauron. Mhm. Ja, ich habe auch irgendwie ein bisschen zu viel reingelesen in dieses Kostüm, weil ich dann auch so überlegt habe. Nee, aber ich fand das voll den guten Punkt, weil er hat ja da diese Schuppen, wie du das jetzt genannt hast. Ich habe eher an so Gefieder gedacht. Und dann, ich weiß, das sieht wahrscheinlich null so aus, aber ich finde, was ja auch eine Symbolik für die Elben ist oder auch ein Tier, was ja bei den Elben viel vorkommt, sind ja Schwäne. Und ich habe so gedacht, wie cool wäre das, wenn das so so Schwanenfedern wären. Ah, und er ist quasi hier der schwarze Schwan. Genau. Ah, und das wäre natürlich aber auch sehr doll und auch auffällig, wenn er plötzlich so als schwarzer Schwan. Das ist jetzt Kanon, ja. Ich fände es halt cool, aber irgendwie sah es mehr aus wie Schuppen, deswegen. Ja. Und genauso als letzter Punkt habe ich noch, dass Celebrimbors Geisteszustand jetzt auch in seiner Umgebung wieder gespiegelt wird. Es häufen sich ja so Rohlinge, kaputte Ringe in seiner Schmiede. Die werden irgendwie nicht in den Mülleimer entsorgt, sondern einfach auf den Boden geworfen. Und sonst kennen wir die Schmiede ja einfach so blitzeblank und aufgeräumt, außer als die einmal so explodiert ist. Und es ist auch eine Maus zu sehen. Die ist, ich meine, das kennen wir ja schon aus anderen Werken so. Wenn Mäuse zu sehen sind, dann ist immer irgendwas im Argen. Das hatten wir zum Beispiel auch bei der ersten Staffel von House of the Dragon. Da hat man immer wieder Ratten gesehen und gemerkt, so, okay, mit dem Hause Targaryen, das ist jetzt so ein Storytelling-Device, wo man zeigen kann, dass da irgendwas im Argen liegt. Oder dass Larys ein Grünseher ist. Ja. Und eine Sache fand ich noch ganz witzig: ein Zitat von Myrdania. Das ist so jammernd vorgetragen hat. We are laboring as hard as we can. Ja. Fand ich ein bisschen lustig. Ja, voll. Ich finde auch, dass Celebrimbor einfach so ein scheiß Chef ist. Das passt auch nicht so wirklich zu ihm ja. Und deswegen finde ich das dann auch schon ein bisschen schade, dass man dann nicht auch vielleicht so ein bisschen Zweifel oder zumindest, dass man so merkt, dass jetzt die Gwaith Ymirdain nicht nur Myrdania, also wir kennen die ja alle leider nicht, außer ja. Myrdania, dass man da so ein bisschen zeigt, dass vielleicht Leute auch denken, oh, irgendwas stimmt mit ihm nicht oder dass man jetzt nicht direkt gegen ihn ist oder ihn jetzt einfach nur als so launischen Chef wahrnimmt. Ja. Aber ja, das, glaube ich, das wäre so eine ganz, ganz andere Büchse, die man jetzt aufmachen kann. Ja, ich glaube, noch ganz cool gefunden, wenn so die Gwaith Ymirdain so untereinander noch so einfach so ein, zwei Szenen haben, wo die auch so miteinander interagieren und nicht immer nur auf das reagieren, was Celebrimbor sagt. Lord of Gifts indeed. Lord of Gifts indeed. Ich habe mir, haben wir das letzte Mal schon gesprochen mit, ich habe mir das auch auf Deutsch angeschaut. Das hast du nicht in der Folgenbesprechung gesagt, glaube ich. Ah, okay. Weil ich habe mir das auf Deutsch angeschaut und da geht das so in der Sprachausgabe unter. Da sagen die nur, glaube ich, Herr der Geschenke und nicht so Lord of the Gifts indeed. Das heißt, unser ganzer Gag ist für alle Leute, die das auf Deutsch gucken, nicht nachvollziehbar. Wir haben den so oft jetzt gemacht, das hat auch jeder jetzt mitbekommen. Aber ja, ich mag alle Szenen eigentlich zwischen Celebrimbor und Annatar. Das ist so für mich diese Staffel, das, was letzte Staffel für mich so die Beziehung zwischen Elrond und Durin war. Stimmt. Also bloß halt nicht so freundschaftlich. Ich habe auch nicht gedacht, dass Annatar mich noch so kriegt. Also, dass man jetzt innerhalb dieser Heilbrand ist Sauron-Entwicklung noch mal so einen Moment hat, wo man mit dieser Darstellung von Sauron sich so anfreundet. Aber apropos Sauron, der tritt ja jetzt aus der Schmiede raus. Ja, genau. Annatar isoliert Celebrimbor von seinem Volk und seinen Schmieden. Im gleichen Zug übernimmt er die Regierungsgeschäfte und vertuscht die drohende Gefahr durch Adar. Und er tritt aus dem Eingang zu diesem Schmiedeturm, Herrschaftsturm, was auch immer, von Celebrimbor raus. Und wir sehen eine Statue mit einem Edelstein in der Hand. Und da ist natürlich die große Frage, was ist das jetzt für eine Statue? Aber ich finde, da gab es jetzt keine große Diskussion, wer das sein könnte. Deshalb ist das höchstwahrscheinlich Fëanor, according to lore. Nochmal für alle, die es vergessen haben in der Zwischenzeit wahrscheinlich. Wir haben schon sehr viel über Fëanor gesprochen. Das ist der Großvater von Celebrimbor und in der Serie auch sein großes Vorbild. Und es ist vielleicht der geschichtsträchtigste und wichtigste Elb aus der Vergangenheit von Arda. Er schuf nicht nur die Silmaril, die die Vorgeschichte von Herr der Ringe erst so richtig ins Rollen gebracht haben, sondern er hat zum Beispiel auch die Palantiri und die Schriftsprache Tengwar, also diese Elbenschrift, die zum Beispiel auch auf dem Ring zu sehen ist, hat er erfunden. Und vielleicht steht der Edelstein der Statue für einen der Silmaril, die Fëanor geschaffen hat. Aber er ist ja auch so ein bisschen. Das Gwaith Ymirdain heißt ja auch Juwelenschmiede übersetzt. Und das passt ja dann auch ganz gut, dass er so ein Juwel anzeigt. So dass jeder. Ja, hier sind die Juwelenschmiede. Ja, voll. Und ich meine, er ist ja auch der Großvater von Celebrimbor. Und es geht ja auch immer die ganze Zeit darum, dass Celebrimbor so in dem Schatten von seinem Großvater steht und auch ja sowas Großes erschaffen will, wie einst er mit den Silmaril. Und ich finde das dann ganz spannend, weil ja jetzt so diese Charakterentwicklung von Celebrimbor auch jetzt in diesen beiden Folgen so ein bisschen seinen Höhepunkt erreicht und so einen Kipppunkt vielleicht. Und später reden sie ja auch noch über Fëanor. Und auch seinen Hammer, der ja auch voll prominent ist in dieser Folge. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass es hier jetzt auch noch mal so im Hintergrund oder im Vordergrund eher von dem Platz so aufgegriffen wird. Ja, und was mir jetzt auch spontan eingefallen ist, es gibt ja zu Feanor muss man vielleicht noch wissen, dass er durch die Hand des Balrogs Gothmog, hier dein Lieblings-Balrog-Stab. Ja, das ist einfach so ein badass Name. Und sein feuriger Geist sorgt dafür, dass sein Körper zu Asche zerfiel. Und das passt ja dann eigentlich auch ganz gut, wenn man sich so überlegt, dass in der letzten Folge so erzählt wurde, dass Medania so ein feuriges Wesen in der unsichtbaren Welt gesehen hat. Das sorry, ich verliere hier meine Stimme. Jetzt ist sie wieder da. Unsichtbaren Welt. Ja, das stimmt. Also meinst du, es könnte Feanor gewesen sein? Ja. Oder das ist einfach die Seele von Celebrimbor, die so heiß brennt. Ja, genau, dass das quasi so, dass ich glaube nicht, dass das so ist, aber vielleicht kann so Anatar, wir können das jetzt einfach so reinlesen, dass Anatar quasi so sagt, guck mal, der ist der Enkel von Feanor und Feanor ist durch sein Feuer, sein Körper wurde verbrannt und vielleicht ist es bei ihm genauso, in der unsichtbaren Welt sieht man das so. Ich meine, Feanor ist ja auch einer der krassesten Figuren eigentlich aus dem ersten Zeitalter, also ich finde, er ist so cool, weil er ja auch voll viel so Schlimmes über die Elben gebracht hat, aber trotzdem so einer der größten Elben war, also ich finde, das ist ja auch immer eine Sache bei Tolkien, so eine Dualität, die immer so vorfindet, keine Ahnung. Bei Celebrimbor ist es ja ähnlich, also weil jetzt so in seiner Legacy im dritten Zeitalter wird man ja auch über ihn so sprechen, dass er diese Ringe eben erschaffen hat, aber trotzdem ja auch die Elbenringe, was ja wieder so eine Art Wiedergutmachung ist. Also ja, also in der richtigen Leute ist es eine Wiedergutmachung, weil die auch danach erst erschaffen genau. wurde. Anatar scheint durch das Auftauchen der neuen Bedrohung wirklich kurzzeitig Sorgen zu bekommen. Wir sehen ja, dass da ein getöteter Messenger gebracht wird. Und der hat ja sowas Cooles eingeritzt in seinem Körper. Ich habe auch versucht, das zu entziffern. Wir kriegen es ja später gesagt, was das heißt. Where is he? Also, wo ist er? Ich fand das ein bisschen enttäuschend, weil ich habe irgendwie so mir die ganze Zeit gedacht, was wird es wohl heißen? Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn man es nicht gesagt hätte. Da kommen wir aber ja gleich noch zu. Die Szene war auch ein bisschen dumm. Ja, ich habe dann nämlich, ich habe versucht, was zu entziffern. Es gibt ja auch so Runenschriftübersetzungen. Und ich habe daraus gefunden, dass das 68IOIGITIR. Klar. Oder? Wo ist er? Ja. Aber was ich cool fand, dass Anatar hat jetzt wirklich kurzzeitig auch Sorgen, weil er hat ja noch nicht die neuen Ringe für die Menschen und Celebrimbor ist ja immer noch dran, die zu schmieden und schafft es einfach nicht. Und deshalb läuft Anatar die Zeit davon. Und er hat zwar Celebrimbor, wo er ihn haben will, aber das könnte ja schnell vorbei sein. Und das bringt so ein bisschen Spannung rein, auch wenn er am Ende so dieses fiese Grinsen drauf hat. Dieses typische Bösewichtsgrinsen habe ich aber auch mir aufgeschrieben. Typischer Bösewicht-Shot gemeinsam mit einer unheilvollen Musik, wie er auf den Wald blickt. Ja. Fand ich auch ein bisschen klischeehaft, aber an sich auch spannend, dass er ja direkt auch sagt, er hätte die Verantwortung übertragen bekommen von Celebrimbor, was ja auch Celebrimbor nicht wirklich gesagt hat. Nee, gar nicht. Das heißt, er lügt ja auch einfach und ergreift ja jetzt so die Macht, während Celebrimbor beschäftigt ist. Ich fand, um hier deine sexy Outfit-Kategorie nochmal zu vervollständigen, wie hast du es nochmal genannt? Kannst du es nochmal machen, Jonas? Coole neue sexy Outfits in Mittelerde. Präsentiert von Jonas Ressel und Xenia Popescu. Ja, so klinge ich. Danke, danke. Ich wünschte, ich könnte jetzt einen französischen Akzent nachmachen, aber kann ich leider nicht. Weil die Rüstungen der Eregion-Wachen sahen übelst cool aus. Ja, weil das ist echt ziemlich geil. Die hatten ja so diesen Kontrast mit diesen, weißt du, so Grünton. Ja, ich finde, das ist ja immer ganz gut, so auch die Elben untereinander unterscheiden zu können, weil die in Lindon sind ja eher so ganz gold angezogen. Wie der Baum. Ja. Und in Region stehen viele Bäume, andere Bäume, grüne Bäume. Aber ja, das fand ich, sah sehr cool aus vom Kostümdesign. Daumen. Und ja, die Einritzung fand ich auch ganz spannend und fügt ja der Situation so eine Dramatik hinzu. Ich finde auch, das ist ja dieses so brutalere Element, was wir auch schon hervorgehoben haben, positiv, dass es so Druck erhöht und so ein bisschen zeigt, dass auch Anatar nicht ganz unantastbar ist. Ja, dass er nicht so übermächtig ist, wie man sich eigentlich vorstellt, sondern dass er auch ein bisschen aufpassen muss, dass ihm der Zeitplan irgendwie nicht so kaputt geht. Ich habe aber noch eine Sache zu dem Volk, das wir jetzt hier auch zum ersten Mal so versammelt sehen und nicht nur immer so vereinzelt. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht vorher gesehen hat. Ich finde, das Rings of Power wieder so ein bisschen übereilig. Statt in der Szene vorher schon irgendwie so den Unmut der Menschen zu zeigen, ist das halt so, das passiert einfach so jetzt direkt. Und das fühlt sich für mich immer so ein bisschen unnatürlich an. So. Mhm. Das Drehbuch misst jetzt in die Richtung und deshalb passiert das jetzt zu diesem Zeitpunkt und ist nicht vorher schon irgendwie so etabliert worden. Ja, ja, ich glaube halt, man nimmt dann immer voll viel Zeit, um so sich in der Schmiede aufzuhalten, was ja auch wichtig ist. Ja, klar. Und dann hat man diese Beziehung zwischen Anata und Celebrimbor, die ja gut funktioniert. Und dann hat man aber vielleicht nicht genug Screentime, weil es ja so viele Handlungsstränge gibt. Also es ist ja einfach arschviel Zeit, ja, die ja dafür drauf geht. Ja, das stimmt. Irgendwie, ne, zum Beispiel dann noch in Ruhen zu sein und dann irgendwie noch in Numenor und so. Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber ich finde an sich, dass jetzt Anata offensichtlich ja auch ein bisschen in so den Geist eindringt von Celebrimbor, was wir ja später auch noch sehen. Ja. Das finde ich auch eine spannende Addition, weil das ist ja auch voll das Sauron, die Sauron-mäßige Sache zu tun. Ja, also wir sagen ja öfters hier hätte man die Szene noch zeigen sollen und das hier oder das geht zu schnell. Andererseits, ich glaube, die haben sich, als die Serie geschrieben haben, auch Gedanken über solche Sachen gemacht. Aber du hast ja nur eine begrenzte Zeit, etwas zu zeigen. Und Rings of Power hat ja extrem viele Handlungsstränge, die parallel zueinander passieren. Man kann da immer viel drüber motzen, aber andererseits, so, wenn man halt nur eine begrenzte Zeit hat, ist es halt auch schwierig, irgendwie das so zu machen, wie wir das am liebsten hätten. Voll. Aber ich spreche trotzdem gerne drüber. Ja, und ich finde es auch legitim, dass man so ein bisschen zeigt, dass er dann doch auch so dieses Worldbuilding und wie sich eine Welt anfühlt, erst reich wirkt und so authentisch, wenn man ja auch zeigt, dass da viele Leute leben. Das war ja auch unsere Kritik in der ersten Staffel. Und ich finde schon, das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn man es trotzdem schafft, irgendwie sowas lebendig zu gestalten. Und das heißt ja dann auch nicht, dass es nur eine Figur gibt, die dann ja mit Leben gefüllt wird, und zwar mit Dania. Also ich finde, das ist schon ein Manko. Ja. Ja, jetzt an der zweiten Staffel, dass es dann in diesem Ort wieder ähnlich ist wie jetzt da in der ersten Staffel in Hordern oder in der zweiten Staffel auch in Numenor, ist ja dasselbe Problem. Ja. Ich finde, das geht zu schnell so ein bisschen. Ja, es geht zu schnell. Ja. Ja. So viel zu der Szene. Zu der Szene sollen wir dann zur nächsten voranschreiten. Wir gehen über den Fluss. Arda will Galadriel als Verbündete gewinnen. Er weiß, dass Halbrand Sauron ist. Mit Hilfe von Morgoths Krone und den Elbenringen soll der dunkle Herrscher ein für alle Mal besiegt werden. Doch, es kommt vielleicht anders. Ja, genau, Morgoths Krone. Lass doch mal über Morgoths Krone sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Traileranalyse gemacht zu den letzten zwei Trailern, die zu The Rings of Power erschienen sind. Und da habe ich auch schon gerätselt, was das jetzt für eine Krone sein könnte. Beziehungsweise wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet in unserer Folgenbesprechung. Ersteindruck zu den ersten drei Folgen. Und ob das jetzt eine von Sauron geschmiedete Krone ist, die einfach nur der von Morgoth ähnelt. Oder ob es wirklich Morgoths Krone ist. Und jetzt wissen wir, es ist so ein Mischmasch aus beidem. Ich fand das voll krass, weil ich nicht gedacht hätte, dass das Morgoths Krone ist. Ich habe halt wirklich die ganze Zeit gedacht, es wäre Sauron, der einfach sich so eine Art Nachmache einfach hat machen lassen oder sowas. Oder einfach auch selbst eine coole Krone haben will. Ich meine, später hat er ja auch so eine, die irgendwie ähnlich aussieht. Aber ich finde, dass jetzt die, also es wurde ja eigentlich impliziert, dass es die Krone von Morgoth ist. Ja, allein schon mit, da fand ich sehr gut Galadriels Reaktion darauf, was für eine Furcht sie auch hat vor dieser Krone, was sie ausstrahlt. Eben, und das fand ich dann aber wieder ein bisschen scheiße. So dieses, ja, und dann hat er sie so umgeformt nach seinen Maßen, weil ich meine, Morgoth ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als Sauron. Müsste die Krone nicht einfach 15 Meter sein, weil er so einen großen Moschäpfel hat? Ungefähr. Und ich finde, dass dieses Pimpf-Ding, also ich finde, dann ist es halt wieder so ein bisschen, dass ja, Rings of Power, das alles so runterdampft, dass das nicht so furchteinflößend ist, wie jetzt in Tolkiens Legendarium. Und theoretisch auch unlogisch, weil wir können ja jetzt mal ein bisschen drüber reden, was mit der Krone passiert ist, weil eigentlich wurde according sie ja, to lore. According to lore, wurde sie ja benutzt, um Morgoth so eine Art Halsband zu schmieden und ihn in diese unendliche Weite oder Leere, das heißt zu schicken und ihn zu fesseln. Das heißt, eigentlich ist die Krone voll wichtig, um Morgoth aus dem Weg zu schaffen. Das heißt, es müsste sie eigentlich nicht mehr geben zu dem Zeitpunkt, wo Rings of Power spielt. Aber es ist halt Rings of Power und Rings of Power macht halt mit dem Originalmaterial so, was es will. Ist ja einerseits gut, wenn man einfach Sachen erzählen kann und sich nicht so an die Bücher richten muss. Kann aber auch enttäuschend sein. Genau, noch ein Wort dazu. Ich fand es aber tatsächlich gar nicht so schlecht, so so über das ganze Tolkien-Legendarium, so wenn man sich so die Motive oder sowas anschaut, weil es wird immer so gesagt, dass das Böse in Tolkiens Welt nicht selbst etwas erschaffen kann. Und da macht es ja dann, also so erzählerisch ist es ja eigentlich schön, dann zu sagen, er kann nur die Krone von seinem Meister nehmen und die halt einschmelzen oder einfach noch mal so anpassen, dass sie auf ihn passt, mhm, weil er ist halt das Böse und er kann halt nicht von sich aus was erschaffen. Okay, ja, gutes Argument. Jetzt hast du mich, jetzt finde ich es doch gut. Nein, ich glaube, meine Kritik geht eher darauf hin, dass ich finde, dass es dadurch jetzt wieder wie etwas wirkt, wie so eine Krone, die halt jetzt Ada besitzt. Und ja, im Legendarium, und wie ich das immer rezipiert habe, war es so, dass Morgoth einfach so diese Naturgewalt ist, also diese dieses Urböse, was ja so richtig, ja, wo Leute einfach so ihr Gesicht verlieren, wenn sie es sehen und einfach so es so einen überkommt und man gar nicht das so ergreifen kann, wie grausam und so furchteinflößend Morgoth ist. Und jetzt sitzen da so Ada und Galadriel und dann liegt da hinten diese Krone von Morgoth. Also ich glaube, das ist leider dieser Side-Effekt, obwohl ich das sehe, dass es natürlich erzählerisch nochmal eine andere Ebene haben kann. Ja, ich habe noch ein paar, einfach nochmal, um nochmal das von vorne nochmal alles zu erklären. Morgoths Krone wurde auch die Eiserne Krone genannt. Die wurde in den Jahren der Bäume im ersten Zeitalter von Morgoth geschmiedet. Und zwar auch in dem Jahr, in dem die zwei Bäume zerstört wurden und Morgoth die drei Silmaril, Stahl und aus Valinor floh. Morgoth hat eben auch dann die drei Silmaril in die Krone eingefasst. Er hat die Krone auf sein Haupt gesetzt und nannte sich König der Welt. Und er hat eben diese Silmaril in die Krone reingesetzt und das hat seine Hände schwarz versenkt. Die Krone hat er nie abgesetzt, auch wenn es eine unerträgliche Qual für ihn war, weil eben diese Silmaril waren halt so, sag ich mal, heilig, dass alles, was halt böse ist, von denen so verbrannt wird. Mhm. Und deshalb hat es auch seine Finger versenkt. Und es gab eine Bewandtnis, wo ihm mal die Krone vom Kopf gefallen ist. Und es war ein Zauber von Luthien, über die wir auch in der letzten Folge viel gesprochen haben. Und dieser Zauber von Luthien hat den großen, bösen Herrscher einschlafen lassen. Dann fiel ihm die Krone vom Kopf. Und Beren, der zukünftige Mann von Luthien, konnte dann einen der Silmaril rausbrechen. Und genau nach dem Sieg von Morgoth, hast du ja eben schon gesagt, wurde aus seiner Krone ein Halseisen geschmiedet, also quasi ein Joker für ihn. Und das ist, genau, war das auch ist sexy. Ja, eine neue Kategorie für Jonas Ressel. Jonas Ressel, ja. Aber ich finde, wie sie es dann auch so gelöst haben, dass jetzt Rings of Power das erzählt, weil Ada sagt ja in so einem Nebensatz, es wurden viele Geschichten erzählt über die Krone. Und somit kannst du ja sagen, das ist halt die eine Geschichte, die jetzt erzählt wird, aber das hier in Rings of Power ist quasi die wahre Geschichte. Oder, ja, also wie man es gerne dann hätte. Serienkanon. Ja, ich finde auch, das erklärt zumindest eine Sache, die mich ja gestört hat an dem Prolog in der zweiten Staffel, ja, weil ich ja das so ein bisschen schwierig fand, dass ja dann diese Krone Sauron, weil Ada sie ja dann so auf seinem Kopf setzt und ihn damit dann übermannt. Und ich habe dann gedacht, okay, geht das jetzt so einfach, diese paar Orks? Aber dass jetzt das die Krone von Morgoth ist, erklärt ja, dass es schon ein magisches Artefakt ist, ja, was dann ja machtvoll genug ist, um ihn zu bezwingen. Deswegen, ne, hier nochmal eine Korrektur an mein Vergangenheits-Ich. Ja, ich habe nochmal für diese so Gravitas von Morgoth habe ich auch nochmal ein Zitat mitgebracht von dem Legendarium. Und er stieg auf Ada hinab, größer an Macht und Würde als jeder andere der Valar, wie ein Berg, der im Meere wartet, das Haupt über den Wolken in Kleidern von Eis und mit einer Krone von Qualm und Feuer und das Licht aus Melkors Augen war wie eine Flamme, die mit Hitze senkt und mit schrecklicher Kälte schneidet. Er ist das Lied von Eis und Feuer. Er ist wirklich das Lied von Eis und Feuer. Ja, dann würde ich noch gerne über Saurons Versuchung sprechen. Und zwar sagt Ada, dass er, also Sauron, dich sieht, aber nicht nur wer du bist, sondern auch wer du sein willst. Und sein Auge bohrt ein Loch und der Rest gleitet hier rein. Und das ist natürlich wieder eine schöne Anspielung auf das Auge von Sauron, das ja auch sieht, weil es ist ja ein Auge, das alles sieht. Und das haben wir auch schon in der letzten Folgenbesprechung erklärt. Die Serienschreiber können dann doch ziemlich gut manchmal so Sachen noch mal aufgreifen und schreiben. Und wir erfahren von Galadriel noch mal, dass Sauron ihr eine Armee versprochen hat. Und das fand ich auch sehr cool geschrieben. Er hat Ada Kinder versprochen. Und beide haben ja auf ihre Art ja diese Wünsche erfüllt bekommen. Und das ist ja dieses dieser klassische verräterische Deal mit dem Teufel. Du wünschst dir irgendwas, aber bekommst das auch, aber auf so eine ganz andere Art, weil Ada hat ja seine Kinder bekommen, die Uruks, die Orks, obwohl er wahrscheinlich leibliche Kinder haben wollte. Und Galadriel, die wollte auch eine Armee. Und jetzt ist sie von einer Armee von Orks umzingelt. Ja, ich finde auch, das habe ich mir auch gut positiv vermerkt, dass es ja auch ganz spannend ist, dass so beide einfach so diese... Wie so eine Lehrerin, das habe ich positiv vermerkt. Ja, da habe ich einen Strich gemacht. Gibt's einen Sticker. Ja, einen Smiley. Weil halt ja beide auch ähnliche ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit Sauron und dass jetzt so eine Galadriel, die eigentlich ja so ihn mit jeder Faser ihres Körpers hasst, dass sie jetzt merkt, dass sie beide was gemeinsam haben. Ich finde, das ist so ein guter so Höhepunkt einfach so für diese Storyline, dass es dann so, ne, sie so wirklich seinen Satz beendet, wenn es darum geht, dass sie über Sauron sprechen. Also dass alles nur im Gegensatz zu dieser Begegnung mit ihm wie so ein Grau wirkt, also wie so ein stumpfes Grau. Das fand ich dann irgendwie so elegant, wie das so erzählt war. Ja, ich mag es auch, wie es halt Ada versucht, auch Galadriel so auf seine Seite zu ziehen, weil in der letzten Folge, also in der letzten Staffel war es ja quasi umgedreht, er war der Gefangene von Galadriel und sie hat quasi gesagt, ey, ich mache den ultra krassen Völkermord und töte alle deine Kinder. Und das ist ja auch echt interessant und ist ja auch ein zusätzliches Hindernis für Sauron, wenn sich jetzt zwei so große Feinde gegen ihn verbünden würden. Aber wir wissen ja durch das Ende der Folge, dass das alles nur ein Trick war, aber dazu kommen wir später nochmal. Sie nennt ihn ja dann auch wieder Ork. Er will aber ja Uruk genannt werden. Das hatten wir auch schon in der ersten Staffel. Also, dass sie ihn wieder so ein bisschen beleidigt mit dem Ork-Wort. Uruk heißt ja eigentlich in schwarzer Sprache Ork. Ja. Aber es ist jetzt so der eigengewählte Name. Das heißt, wir sollten eigentlich auch die Orks jetzt nur noch Uruk nennen. Ist das so? Also, ich finde, das wäre nur respektvoll. Bist du jetzt so eine Ork-Apologetikerin? Nein. Also, ich weiß halt, was heißt Apologetikerin? Aber ich wäre schon jetzt, wie die Serie das schreibt, schon auch dafür, dass die Orks nicht einfach so abgemetzelt werden von den Elben, wenn sie jetzt nicht Verbrechen begehen und irgendwie Menschendörfer überfallen oder sowas. Finde ich schon, dass sie verdient haben, so dann in Mordor. So wie die das jetzt gemacht haben. Genau, ja, aber so, wenn sie das nicht getan hätten und dieses ist ja dann auch wieder eine Falle jetzt von Sauron, dass Ada die angreifen will, aber so oder so wollten sie eigentlich in Ruhe gelassen werden. Ja. Sie wollen ja einfach nur Uruk-Daddies sein, die ihre Babys erziehen und da in Mordor ganz normal so vielleicht ne, so einen Garten haben mit einem Haus und einem Zaun und dann einfach so. Aber alles halt so in hässlich, also für uns gesehen hässlich und grau und Schimmel. Ich habe noch eine Sache, genau, da wollte ich auch noch drüber reden, weil vor denen ist ja diese Platte mit Essen. Hast du auch, fandst du es auch witzig, dass es Himbeeren gibt? Ja, dass er Himbeeren ist. Ich habe mir vorgestellt, wie so Orks oder Uruks einfach Himbeeren pflücken für Ada und das fand ich total die skurrile Vorstellung und da muss ich auch drüber nachdenken. Es gibt ja dieses Zitat aus der Peter Jackson Trilogie, wo dieser Urukai so sagt, I guess meat is back on the menu, boys. Ja, und das ist ja auch ein Meme. Also weil viele dann irgendwie sich gewundert haben, weil das so wirkte, als würden so Orks einfach sich so in so ein 5-Sterne-Restaurant Dass Orks wissen, was ein Menü ist. Genau, dass es einfach ein Menü gibt oder dass man dann einfach sagt, okay, die sind jetzt kulinarisch nicht so auf der Höhe, weil sie sich so ne, von Maden und ekligen Sachen ernähren müssen. Und ich finde, ja, dass irgendwie was Orks eigentlich essen, das ist ja auch ein bisschen offen in dem Legendarium von Badiges Brot. Tolkien, man geht davon aus, dass es zumindest irgendwie nicht verzehrbare Nahrung für Menschen ist. Also jetzt nicht, was Galadriel essen würde. Natürlich ist Ada als Moriondor, also als dunkler Elb, der ja irgendwie von Sauron so gemacht wurde, aber ja nicht ganz diese Verwandlung vollzogen hat, ja nochmal anders als jetzt Orks. Das heißt, er ist ja wahrscheinlich normal, also das tut er ja auch hier in der Szene. Ja, aber in Mordor kann man ja auch einfach nicht Obst und Gemüse anbauen. Ja. Also es geht ja auch einfach nicht, weil der Boden einfach scheiße ist dafür. Auch wenn es, glaube ich, so erzählt wird, dass an dem Nurnenmeer dort auch so, dass es da Felder gibt, die von Sklaven quasi gepflegt werden. Und dann, aber was das halt für Felder sind, das ist ja. Das bleibt offen. Ich meine, das ist ja eigentlich auch gut, dass das nicht so explizit ist, weil wir uns dann selber das alles im Kopf zusammen rein müssen. Und Tolkien ist da auch nicht so spezifisch. Also ich glaube, Boromir sagt einmal in Bruchtal, dass die Luft, die man atmet, ein giftiger Dunst ist in Mordor. Also es wird schon impliziert, dass es einfach da nichts Lebendes sozusagen gibt. Ja. Aber ja, hier sind sie ja in der Nähe von Eregion. Das heißt, man findet schon Himbeeren. Und Trauben, ja. Auch noch witzig fand ich, dass Ada sagt, Halbrand ist Sauron. Ja, das ist wieder so dieses, was ja auch schon bei der zweiten Staffel, was so ein komischer Satz ist, den man nicht von einer eigenen Serie erwartet, ja, sondern immer nur von den sagen wir. Ja. Den sagen wir. Halbrand ist Sauron. Ja. Ich würde noch gerne kurz auf Saurons Vernichtung und diesen Plan eingehen, weil Ada will ja Morgoths Krone und die Elbenringe nutzen, um Sauron zu vernichten. Da fand ich so witzig, er hat so seine eigene Fantheorie, wie man Sauron besiegen kann. Aber ich habe mir dann auch nochmal, ich meine, am Ende wird das alles über den Haufen geworfen, aber in dem Moment habe ich mir so gedacht, wird jetzt erzählt, dass Ada die ganze Zeit gewusst hat, dass Halbrand Sauron ist und hat er ihn aber gehen lassen, weil er nicht geglaubt hat, ihn endgültig besiegen zu können, sondern erst mit den Elbenringen. Das würde aber halt keinen Sinn ergeben, weil das wird am Ende der Folge quasi so revidiert, dass er quasi nur Galadriel ausgenutzt hat, um zu wissen, jetzt Halbrand ist Sauron. Also ich habe das halt nicht verstanden, so warum er sich nicht schon in Mordor dann um ihn gekümmert hätte, wenn er schon einfach diesen leisen Verdacht hatte, dass Halbrand Sauron ist. Auf jeden Fall, ich finde, dass das große Fragezeichen dieser Szene ist ja, wieso weiß Ada jetzt, dass Halbrand Sauron ist? Also wieso hat er schon diese Theorie? Also wieso haben die es nicht so erzählt, dass dann Galadriel ihm das einfach sagt oder er sie und fragt. Und er ist dann überrascht. Und er ist überrascht oder kriegt dann mit, oh Gott, er war die ganze Zeit so vor meiner Nase und so wird es jetzt wieder so aus dem Off irgendwie kam er zu dieser Erkenntnis. Also wir haben ja keine Szene gesehen, wo er mal diese Erleuchtung hatte, dass Halbrand Sauron ist. Und ich finde, wenn er es die ganze Zeit schon wusste, wieso hat er ihn dann gehen lassen? Also ich finde, das ist doch dann auch so eine Ungereimtheit wieder. Ja, ich meine, es kann ja sein, dass es ihm auf dem Weg eingefallen ist, aber dass das halt nicht gezeigt wird, sondern jetzt so halt offscreen passiert ist. So, das ja, ist halt aber nicht so gut geschrieben. Und eben, ja. Das ist so eine Ungereimtheit, wo man sich so fragt, so, hä, aber habt ihr das euch nicht überlegt, so wie man das jetzt erzählt? Und ich meine, Mordor wird uns am Anfang der Staffel so, wird so etabliert, in Mordor, you bow or you bleed. Und da wurde ja auch direkt einer, einfach so, weil er nicht schnell genug reagiert hat, einfach getötet. Aber Halbrand hat halt, ne, er ist halt Sauron und er hat so eine gewisse Plot-Armor und deshalb passiert das mit ihm da nicht. Ja, oder zumindest auch, dass er jetzt ja auch dieses ganze Scheme, dass er dann ja sie nach Eregion lockt. Also das wollte die Serie ja schreiben. Ja. Und das ist ja an sich auch eine gute Idee, finde ich, um so zu zeigen, dass eben Annatar oder Sauron dieser so Ränkeschmieder ist. Ja. Aber dann so diese holprige Szene mit Galadriel und ihm, die hätte nicht sein müssen, finde ich. Also ich sehe voll den Weg, wie sie es hätten vermeiden können. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, das hat mich schon aufgeregt. Und später kommt das ja auch noch mal, aber da reden wir dann noch drüber am Ende, dass dann das weitergeht, dass diese Szenen zwischen den beiden mich verwirren und wie die sich absprechen. Noch einen Minuspunkt auch, als er sie dann zurücklässt, dann schließt er ja so eine Kette um ihr Handgelenk und ich fand, das sah so billig aus, also diese Kette. Du, als ob das so ein Klickverschluss ist. Ja, das war so ein Klickverschluss und ich war die ganze Zeit so, hä? Das wirkt, als würde Galadriel so easy aus dieser Kette rauskommen. Ja. Sorry, ich finde halt auch generell, sie sitzt ja die ganze Zeit da und ist dann ja rennt nicht mehr weg. Also sie will natürlich dann auch wissen, was Ada für so ein Vorhaben hat und ob sie diese Allianz eingehen können, schön und gut. Aber ich finde, ab dem Moment, wo sie dann vielleicht auch ihre Infos hätte, hätte sie ja auch einfach gehen können. Also diese Kette wird sie jetzt wohl nicht davon abhalten. Ja. Dieses Kettchen. Das ist so eine Kindersicherung. Auch ein Joker für die Hand. Ein Joker für die Hand. Sollen wir fortfahren? Sehr gerne. Da befinden wir uns in Númenor und Elendil wird im Thronsaal von Amenelos angeklagt von Ar-Pharazôn wegen Hochverrat und dem Anzetteln der Aufstände. Anscheinend sollte er die Todesstrafe dafür bekommen, aber dann wird sich doch noch mal umentschieden. Er wird freigelassen, wenn er sich entschuldigt und sich zu Ar-Pharazôn bekennt als König. Elendil kann ihn aber nicht offen unterstützen, er ist ja nicht umsonst ein Getreuer und spricht sich für Miriel aus und wird dann wieder abgeführt. Und dann schlägt der Berater von Ar-Pharazôn vor, eine alte númenorische Tradition wieder aufleben zu lassen. Und das sehen wir später, eine Art Seemonsterprozess. Mhm. Ich habe mir auch natürlich einige Sachen aufgeschrieben zu der Szene. Das erste, was ich positiv fand, war die Performance von Lloyd Owen als Elendil. Hat mich persönlich an Peter Dinklage erinnert, in Game of Thrones, in der Szene, wo er angeklagt wird. Deine Lieblingsfolge. Meine Lieblingsfolge, stimmt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da hat er ja auch diese bekannte Szene, wo er vor Gericht steht. Und ich finde, ich weiß auch wieso, weil es gibt in dieser Szene diesen Moment, wo er so mit den Ketten so zeigt. Und ich finde, das ist so ähnlich wie Tyrion. Und mich hat das überzeugt, also mich hat das abgeholt. Ich fand auch, dass da Elendil das erste Mal ja so seinen Glauben so richtig zeigen kann. Und ja, auch natürlich treue Held zu Miriel und dieses Standoff vor den Numenorern fand ich ganz gut. Ja, also ich fand halt, so einerseits habe ich mir gedacht, so, ja, es ist jetzt schon ziemlich einfach für ihn aus dieser Situation zu entkommen, so, weil er wird jetzt doch nicht zum Tode verurteilt, sondern es kommt eben so ein Urteil und er kann sich dann noch irgendwie so ein bisschen rauswieseln, beziehungsweise davor ist halt so dieser Moment, ja, er kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt für Ar-Pharazôn und dann ist alles gut. Mhm. Das fand ich zuerst ein bisschen einfacher, aber wenn man sich dann halt so überlegt, Elendil ist ja, ich finde, das wird jetzt nicht so richtig erzählt, aber man hat schon das Gefühl, dass er so der Anführer ist, der Getreuen. Und wenn es Ar-Pharazôn schafft, ihn zu überzeugen, ihn auf seine Seite zu holen, dann hat er wirklich gar keinen Widerstand mehr auf der ganzen Insel, in dem ganzen Reich. Ich fand halt die Idee von Ar-Pharazôn oder dieses Motiv dann sozusagen, ja, ich will dich halt auf meine Seite ziehen und dann, damit ich diese Abspaltungen von meinen Leuten, also den Königsmännern oder Königsleuten, einfach so ausmerze, das finde ich voll nachvollziehbar, aber ich fand auch diese Drastik, also in so, entweder du wirst getötet oder wir lassen dich halt frei, wenn du das und das machst, das fand ich halt wieder auch ein bisschen schwierig. Also man hätte das ja auch ein bisschen abschwächen können, weil so wirkt es halt sehr random. Also das wäre auch ein Kritikpunkt von mir. Und ich finde, ein weiterer Punkt, den ich nicht gut fand, ich finde es immer noch schwammig, was diese Menge von Numenor jetzt möchte und wer da zu wem gehört. Also das ist so die zweite Auffälligkeit. Ja, da gab es so einen Dialog, wenn ich kurz einhaken darf. He doesn't deserve death. Und einer sagt, well, maybe. Voll. Und ich finde, das ist so, das spiegelt so gut wider, wie sich die Leute wahrscheinlich denken, ja, das reicht. Da haben wir ein paar Stimmen im Hintergrund, die dann da so ein bisschen flüstern. Und ich finde wirklich, also es sind immer dieselben 15 bunt gekleideten Numenora, die wir in jeder Szene sehen. Und ich finde hier, also so irgendwie einmal finden sie, die Todesstrafe ist zu viel, dann ist ihnen der Freispruch zu wenig. Also Leute sind irgendwie empört über den Zuspruch von Miriel, aber halt nicht alle. Also das ist so undurchsichtig. Und ich finde, das ist so eine gesichtslose Menge, also genauso wie in Ostien Edil, also in der Region. Und ich finde, es wäre halt sinnvoller gewesen, so Personen zu zeigen, spezifisch, die dann halt jetzt Elendil unterstützen oder Ar-Pharazôn. Also man kann ja auch einfach irgendwie eine prägnant aussehende Person mit so einem krassen Bart und die ist dann immer für irgendwie Elendil oder man... So wie wir Lord Belzegar immer für Ar-Pharazôn haben. Genau, so Personen wie Lord Belzegar. Ich finde so, das ist ja auch nicht so schwer, einfach so ein bisschen so einen Cast zu haben an Leuten, die jetzt ein, zwei Sätze sagen und jetzt aber auch nicht irgendwie Protagonisten sind. Ja. Ich habe übrigens nicht. Auch, ich habe so einen Guest zu Lord Belzegar. Aha. Ich glaube, dass er in der nächsten Staffel vielleicht... Ich glaube, in dieser vielleicht nicht mehr, dass er einen Ring der Macht bekommen wird und zu Saurons Gehilfe dann wird. Und einer der Ringgeister. Weil er ist ja Lord Belzegar. Und in der Lore ist es, glaube ich, so, dass drei numenorische Herrscher auch Ringe der Macht bekommen haben. Ringe der Macht. Ringe der Macht, doch. Das stimmt. Ja, okay. Ich finde ihn ein bisschen zu uncool, um ein Nazgul zu werden. Aber er ist halt schon etabliert. Er ist schon etabliert. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es kämen wird. Der ist natürlich mega cool, deswegen würde das gut passen. Aber ja, gute Theorie. Ich meine, meine Theo wird auf jeden Fall ein Nazgul-Theorie, steht auch immer noch. Theo wird ein Nazgul, ja. Theo wird ein Nazgul, I die on the hill. Aber was natürlich der dritte Punkt ist, der mir an dieser Szene ja aufgefallen ist oder den ich erwähnenswert fand. Es ist ja schon ein bisschen so ein Abklatsch auch wieder von Game of Thrones, könnte man sagen. Also der Trial by Combat, also dass man die Götter entscheiden lässt, wer jetzt schuldig ist oder unschuldig. Das wirkte jetzt auch erstmal sehr günstig, dass dann Lord Belzegar dieses Buch dabei hat, wo dann da drin steht, oh, warte hier, lass uns doch die Getreuen sozusagen mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wieder ergibt Sinn, dass man das irgendwie taktisch machen will als Königsfraktion. Aber ja, die Zeichnung im Buch fand ich wiederum ganz cool. Und trotzdem aber widersprüchlich, dass dann Numenor an diesen alten Traditionen festhält und das dann jetzt auch wirklich ein Mittel ist, wo man sagen kann, das ist noch das Gesetz. Aber eigentlich ist so die Stimmung in Numenor wieder sehr anti-Elben. Und wieso wurde Miriel dann für so ein Besitz von einem Palantir, was ja ein Elbenwerkzeug ist, so verurteilt, wenn es wirklich noch Gesetze, aktive Gesetze gibt, die ja auch an den Göttern festhalten oder halt das wirklich so, also ich habe so verstanden wie so eine alte Tradition, aber also ich finde, das ist so vor allem, schwammig. Weil ich, also in meiner Vorstellung ist ein Urteil der Valar, wo man halt stirbt oder überlebt. Das ist so, ich finde, das passt auch nicht zu den Valar, die ja eigentlich was Gutes im Sinn haben. Und dazu kommt auch noch voll. Und die auch die Menschen, also die Numenora, quasi diese Insel geschenkt haben, als Dank für den Kampf gegen Morgoth. Eben, und ich finde dann auch, was dazu kommt, ist, dass dieses Seemonster, also so diese Seeschlange, die wir ja auch schon vorher gesehen haben, oder ist es dieselbe? Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir auch nicht sicher, aber es sieht schon so ähnlich aus. Die ja auch Galadriel und Halbrand in der ersten Staffel schiffsbrüchig gemacht hat. Und ich finde, das ist ja so ein, also ich habe gedacht, das ist ein wildes Tier. Erstens ist das irgendwie, soll das dann erzählt werden, dass das so von Ulmo, also dem Valar des Meeres, ein Abgesandter ist? Weil was hat dieses Monster mit den Valar zu tun? Ich bin so ein bisschen diese Transferleistung von so, das ist jetzt das Urteil der Valar, nur weil ob jetzt diese Seeschlange, ich meine, das ist dann ja wahrscheinlich eher so ein magisches Wesen, was dann irgendwie, ja, oder was dann irgendwie Auswirkungen hat oder sich entscheidet und dann so im Dienste der Valar steht. Also so könnte man das ja auffassen. Oder es soll einfach erzählt werden, dass die Numenora halt daran so glauben. Ja. Und eigentlich ist es dann aber doch nur Willkür, ob eine Person überlebt. Ja, aber wie das dann inszeniert ist, kommen wir dann eh noch dazu, weil ich finde, das spricht schon eine eindeutige Sprache, wie man das interpretiert. Ja. Aber da muss man auch wieder sagen, Tolkien hat ja auch nicht viel über die numenorischen Traditionen erzählt. Das heißt, er war da auch schwammig. Das heißt, man könnte auch einfach sagen, Rings of Power hat es da auch schwer, sowas dazu zu dichten. Aber man hätte es vielleicht ein bisschen schlüssiger machen können. Ich habe noch mehr, ein Zitat ist mir aufgefallen, das fand ich ganz nett, von A. Farrazon. Er spricht über Elendil. Given his many years of faithful service to our kingdom. Und er ist ja auch faithful, getreu, ist ja auch ein Getreuer. Ah, da hat er wirklich. I see what you did there. Ja. Herr Farrazon, der droppt die Lines. Gut, ich fand die Szene insgesamt eine bessere Numenor-Szene wegen dem Schauspiel von Elendil, also Lloyd Owens, so heißt er ja. Ja. Ja. Lloyd Owen. Aber ja, die Anonymität der Numenora hat mich dann jetzt auch wieder. War ein großer Minuspunkt. Ja, also ich fand es halt einerseits cool, dass man jetzt mal gesehen hat, dass es nicht nur Königstreue im Hofstadt gibt, sondern auch so eine andere Fraktion. Aber das ist halt immer noch so unbestimmt und nicht so wirklich gut entwickelt. Und es wird halt Elendil jetzt auch relativ einfach gemacht zu überleben. Wir müssen noch einfach gemacht, was zu überleben ist der Zauberer. Er befindet sich in Run in einer Hütte, und zwar von Tom Bombadil, die kennen wir schon. Und dort hat er eine Vision von Nori und Poppy, wie sie in Gefahr sind. Vermutlich werden sie von den Steampunk-Rockern von Frank Sinatra gefangen genommen. Er macht außerdem keine Fortschritte in den Anweisungen von Tom. Er will andauernd die Sachen um ihn herum kontrollieren. Tom sagt, wenn er bald nicht dazulernt, dann gibt es keinen weiteren Test und dass er ihm einfach folgen soll. Ja. Die beiden sprechen über eine Sache, und zwar, das ist ein Begriff, den wir aus der Lore auch kennen. Tom Bombadil sagt zu Gandalf, dass das geheime Feuer für seine Vision verantwortlich sein kann. Das ist natürlich auch die tausendste Version in Rings of Power. Erstmal danke dafür. und dass dieses geheime Feuer die Zukunft genauso sicher voraussagt wie die gestrige Sonne. Also da macht er so eine Wetteranspielung. Und das wirkt ziemlich definitiv. Also es scheint eine sehr sichere Quelle zu sein. Und woher kennen wir das geheime Feuer? Wir kennen den Begriff aus einem Zitat von Gandalf aus Die Gefährten. Da sagt er nämlich zum Balrog von Moria, ich bin ein Diener des geheimen Feuers und Gebieter über die Flamme von Arnor. Du kannst nicht vorbei, das dunkle Feuer wird dir nichts nützen. Flamme von Undun, geh zurück zu den Schatten. Flieht ihr Narren. Flieht ihr Narren, ja, das sagen wir auch noch. Sagt er aber später. Das sagt er später, ja. Das heißt, was er eigentlich hier tut, ist, dass er sich als Diener der Macht von Eru Ilúvatar ausgibt, weil das geheime Feuer wird in der Lore von Tolkien immer als die mächtigste geistige Kraft eigentlich beschrieben. Die Schöpfungskraft, ja. Genau. Weil das Feuer im Herzen der Welt wird es auch genannt. Und das ist eine Macht, die allen Dingen zum Sein verhilft. Und das wird nämlich auch in der Ayunendale beschrieben. Da steht zum Beispiel im Legendarium, daher erweckte Ilúvatar das Gesicht zum Sein und stellte es mitten in die Leere. Und das geheime Feuer wurde ausgesandt, um im Herzen der Welt zu brennen. Und die Welt wurde Ea geheißen. Also sowas wie eine Art Energie, die in allen Wesen sich vorfindet und die ja dann von Eru Ilúvatar selbst stammt. Ja. Und ich habe mir immer das so vorgestellt, so, das ist so ein bisschen wie die Macht in Star Wars. Die Macht in Star Wars gut. Die Macht in Star Wars. Star Wars. Sorry. Und ich finde, das ist ja eine sehr, sehr krasse und große Macht. Und cool, dass Rings of Power da so dieses Lore-Detail aufgreift und jetzt schon, finde ich, in der Tradition ja auch dann den Zauberer damit in Verbindung bringt. Also das ist ja voll logisch und ich finde, das passt. Das ist ein weiterer Strich auf dem der Fremde ist Gandalf-Counter. Schon, da hast du recht. Ich meine, auch cool, dass das Training des Zauberers als schwierig dargestellt wird. Also ich finde das zum einen cool, dass er dann dieses geheime Feuer irgendwie aktivieren muss, aber dass es ja dann ganz viel um so Gehorsam geht, was ich auch so eine Art so Tolkien-Urmotiv finde, dass es darum geht, dass so die Dinge in Ruhe gelassen werden, also dass man nicht durch Technik versucht, Natur zu unterwerfen. Ja. Und genauso wie Gandalf hier versucht, dann dieses geheime Feuer zu unterwerfen, sagt dann halt Tom Bombadil immer zu ihm, du sollst nicht Dinge so bezwingen, sondern du musst sie so sein lassen und du sollst eher irgendwie eine andere Rolle einnehmen. Und ich finde, dass das so sein Weg ist, um so mit seiner Magie in Einklang zu sein. Das finde ich irgendwie cool. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch auch zum geheimen Feuer gibt es auch noch so einen interessanten Side-Fact. Und zwar, dass Melkor sehr neidisch war auf diese Macht. Und Eru Ilúvatar hat natürlich das Universum damit erschaffen, aber auch die Seelen aller Ainur, Elben, Zwergen und Menschen. Und dann hat er dieses geheime Feuer in das Zentrum der Welt geschickt, wo es dann brennen sollte. Und in einem Brief hat er mal geschrieben, das geheime Feuer, was zu Beginn im Herzen der Welt brennen sollte, war der Heilige Geist. Also da haben wir wieder, Tolkien war ja Katholik und hat auch sehr viele christliche Elemente in der Herr der Ringe einfließen lassen. Aber es ist halt diese das geheime Feuer als diese Schöpfungskraft ist auch so, da gibt es so ungeklärte Themen, zum Beispiel, wie konnte Melkor Orks und Drachen erschaffen? Das ist halt auch noch nicht so 100% klar. Also es wird wahrscheinlich auch nie 100% klar sein, weil Tolkien schon eine Weile tot ist, aber ja. Und auch, dass ja sein generelles Magiesystem ja relativ so Soft-Magic-mäßig ist. Also da habe ich auch mal ja so ein Special drüber gemacht über so unterschiedliche Magiesysteme, die ja mal so von Brandon Sanderson erklärt wurden. Verlinkt mich hier. Oh ja, ja. Verlinkt das mal. Ist schon eine Weile her, aber das finde ich auch ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja nie richtig spezifiziert wird, was jetzt dieses geheime Feuer genau kann. Und das heißt dann aber auch... Das ist auch, ja das geheime Feuer. Das ist jetzt das geheime Feuer, ja, das wird man nie herausfinden. Und das heißt ja auch für Rings of Power, dass sie da relativ viel Freiheit haben. Und ich finde, wie die Art und Weise, wie mit dieser mysteriösen Atmosphäre, die ja dann doch auch durch Tom Bombadil erschaffen wird, bisher ganz getreu zu dem Sinn von oder dem Vorhaben von Tolkien. Deswegen hat mir die Szene gut gefallen. Ja, mir auch. Es gibt auch so ein Zitat vom Fremden, das fand ich ganz cool. Does it show us things that will be or things that only might be? Und das hat mich ein bisschen an die Szene bei Galadriels Spiegel in Die Gefährten erinnert, wo sie so etwas Ähnliches zu Frodo sagt. Oh, stimmt. Guter Punkt. Ich finde, dass ja auch das nochmal heißen kann, dass ja auch dieser dunkle Zauberer, ähnlich wie Gandalf, wenn es Gandalf ist, vor dieser Aufgabe stand, dieses Feuer irgendwie zu bezwingen, das geheime Feuer, also nicht zu bezwingen in dem Sinne, und dann eher Kontrolle ausüben wollte, genauso wie er jetzt auf Runen Kontrolle ausübt. Das ist ja dann auch nochmal, passt ja zu dem, was bisher erzählt wurde. Ja, ich gehe aber davon aus, dass jetzt ja auch Gandalf das wahrscheinlich schaffen wird. Wir werden sehen. Ja, also ich fand halt auch spannend, weil einfach weil Tom sagt, wenn er jetzt diese Prüfung nicht besteht, dann ist quasi alles verloren. Ich habe auch dann gar nicht mehr so viel zu der Szene, weil das eine sehr kurze Szene war, außer das mit dem Geheimfeuer. Ja. Sonst würde ich mal weitergehen. Immer noch in Runen. Da sind wir immer noch in Runen und wir sehen nämlich in einer kontextlosen Einstellung kurz die Steampunk-Rocker am Horizont reiten. Die Gefahr ist immer noch da. Die Gefahr ist immer noch da. Das fand ich ein bisschen random, dass wir sie nur so kurz sehen und dann auch nicht wirklich sehen, wohin sie reiten oder so. Ja. Das ist so dieses Zerschnittene, was ich auch schon mal an Rings of Power kritisiert habe, dass es so manchmal Szenen gibt, die dann einfach nur kurz so eingestreut werden. Er ist ohne auch noch hier, er ist auch noch hier, Sinn. Sie ist auch noch da. Und dann sehen wir aber auch noch Nori, die immer noch in dem starren Lager ist. Sie redet nämlich mit Gundabale. Das Starrenlager. Das geht auch. Das klingt irgendwie komisch, ne? Aber so heißen die halt auf Deutsch. Ich finde auch Stours klingt besser im Englischen. Ja. Sie schlägt dann aber Gunda Bale einfach vor, nach dem Angriff von Gaudrim einfach zu fliehen. Aber sie erklärt Nori dann von ihrem Heimatgefühl und davon, dass sie den Ort nicht verlassen möchte. Und wieso? Nori überlegt sich dann, den Steampunk-Rockern anzubieten, um die Starren und Poppy zu retten, ja, während Poppy und Mary Mac rummachen. Poppy wechselt dann bedeutende Worte über den Zauberer mit ihr und das Ganze, große Ganze, und erinnert sie daran, dass es wichtig ist, ja, die Welt zu retten. Und sie entscheiden sich, gemeinsam gegen ihre Widersacher zu kämpfen. Ja. Gunda Bale hatte ihren Mann verloren, erzählt sie, und dass sie ihren Unterschlupf selber gebaut hat. Und dass sie den Mann unter dem Baum begraben hat. Fand ich rührend, schon wie die Szenen davor. Ja, auf jeden Fall. Das kriegen sie immer hin, dieses pathetische. Da haben sie mich auch wieder bekommen. Ja? Die kleinen Ficker. Hast du was gefühlt? Ja, da habe ich was gefühlt. Ein starres Herz. Ja. Und auch so diese Geschichte, so hier, das ist jetzt mein Zuhause, das ist meine Heimat, ich kann das nicht einfach verlassen. Das fand ich schon rührend. Ja. Und das ist ja auch dieses Heimatmotiv, was ja sowieso dann bei den Haarfüßen ja auch relevant ist, was ja dann auch später das Ding ist bei den Hobbits. Also das Auenland-Motiv finde ich zum Beispiel auch das Musikalische, das ist ja auch schon eine Widerspiegelung von diesem Gefühl, ja, von, ach, hier ist alles so schön und wohlig und so, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Hügge. Und es schließt dann auch wieder gut an die Peter Jackson-Trilogie an, finde ich, ohne jetzt wie ein Abklatsch zu wirken. Also ich finde doch, dass diese Starren- und Haarfüße-Storyline durch dieses Element, so finde ich voll gut, wie so eine Backstory wirkt von den Hobbits, weil, ja. Ich meine jetzt hier meine These. Ich glaube, dass Nori tatsächlich diejenige sein wird, die das Auenland später entdeckt. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich, wird die Serie schon zeigen. Ich sag dir, sie wird Beutelsend wird sie gründen. Ja, und dann finde ich das wieder ganz nett, dass das so aufgebaut wird jetzt schon. Und, ja, und wir erfahren ein neues Wort auch in der Szene. Smial. Smial. So heißen die Hobbithöhlen und so heißen die auch wirklich in der Lore. Und das kommt vom altenglischen Wort Smügel. Und jetzt vergleich das mal mit Smeargol. Okay. Ja, das hatte ich hier auch rausgeschrieben, dass das ein Wort ist, das wir kennen. Ja. Ich meine, das gibt es halt nicht wirklich eine Übersetzung von. Nee. Oder? Hast du nachgeschaut? Also, weil ich finde, das ist ja eine Art. Kann kein Altenglisch. Kannst kein Altenglisch. Okay. Ich auch nicht. Aber ich habe das jetzt mal frei mit Unterschlupf oder Höhle übersetzt. Ja. Ja. Die Liebesgeschichte von Mary Mac und Poppy. Da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen. I hate it. Sie haben so, das war, die Szene hat so toll angefangen und dann kommt diese reingedrückte Liebesgeschichte da plötzlich rein. Und ich weiß nicht, was du dazu sagst. Du wirst es wahrscheinlich wieder toll finden, Xenia. Nee, ich meine, also was heißt nee? Why are you looking at me like that? Also ich habe mir schon gedacht, dass du das hassen wirst. Ich fand es nicht so schlimm wie du, aber ich fand es so, ja, auch ein bisschen aufgesetzt, weil man halt einfach null gesehen hat, dass die beiden irgendeinen Moment vorher hatten, wo sie sich so angenähert haben. Also es war ja wirklich dieses Liebe auf den ersten Blick Ding, ja, was ich auch krass überholt finde als Konzept mal zu zeigen, weil das wirkt halt voll wie so, als hätten da Autoren und Autorinnen in einem Raum gesessen und sich überlegt, okay, was brauchen wir jetzt für Poppy, damit sie so interessanter ist, ja, für die Story. Und dann, ach, die wir Sex-Szene brauchen noch. Oh nee, bitte nicht. Ich finde auch, Nori und Poppy sind in so einem undefinierbaren Alter, weil sie ja auch so diese Hobbit-Teenies sind. Und ich bin wirklich so, ich habe auch kurz gedacht, darf ich das sehen? Also bei Mary Mac und Poppy, weil ja, die wirken so jung. Bei Hobbits ist ja auch so, dass die viel später in die Pubertät kommen und sowas. Das auch. Und ich dachte auch kurz so, weiß ich nicht, irgendwie, ja, ich hätte es nicht gebraucht, ja, ich finde es jetzt aber auch nicht arschschlimm, dass das gezeigt wird. Und das ist ja auch ein bisschen so Filmkanon, aber als Frodo losgeht quasi den Ring nach Mordor zu bringen, ist er um die 50 Jahre alt in den Büchern zum, ja, Vergleich. Und ich meine, Elijah Wood war ja Anfang 20, ja, war nicht sogar 20 erst, als die Gefährten gefilmt sein, ja, wurde. Und das merkt man hier ja nicht. Die Schauspielerinnen von Poppy und Nori sind ja auch noch in ihren 20ern. Ja. Aber gut. Ich fand das aber ganz gut dann doch, dass es durch Comic Relief ein bisschen aufgelockert wurde. Dass es jetzt nicht so diese, weißt du, so erotisch-romantische Stimmung ist, sondern so ein, ja, ah, du hast Eidechse gegessen zum Frühstück. Das ist halt dieser etwas, ja, so infantile Humor, der nervig sein kann, und das sehe ich auch total. Fand aber gut, dass diese romantische Stimmung ein bisschen durchbrochen wurde. Und dann haben wir aber auch noch mal was gelernt was ganz spannend ist, über Merrimacks Origin-Geschichte, dass ja er erst ganz spät einen Namen bekommen hat, was ja auch nochmal zeigt, dass die Starren genauso grausam sind wie die Haarfüße. Ja, wir lassen niemanden zurück, außer dich. Und du, dich nennen wir niemand, weil du hast keine Identität. Also das fand ich wow. Und da habe ich nochmal nachgeguckt. Es gibt auch eine Person in der im Auenland, die Merrimack heißt, und zwar Merrimack Brandybuck. War ein Hobbit aus dem Auenland und der einzige Sohn von Barilek Brandybock. Und mit wem Merrimack verheiratet war, wird nicht berichtet, aber er war Gast auf Bilbos Abschiedsfest. Natürlich. Natürlich war er da. Vielleicht ein Nachfahre von Merrimack und Pop. Ja, ich meine, ich finde auch, dass Nori da auch gar nicht drauf reagiert. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass das nicht erzählt wird, dass sie das vielleicht auch, ich dachte erst, das wird so, dass das das Vorhaben, dass sie so dann eifersüchtig ist. Ja, oder nee, dass sie dann halt so, es gibt ja bei Die Gefährten gibt es ja auch, dass Frodo dann Sam so zu seiner Liebe quasi so hinschubst. Das ist immer noch das größte Verbrechen in Herr der Ringe, dass Frodo und Sam nicht miteinander irgendwie was haben am Ende. Sondern, dass sie, ja, ich finde halt, also ne, das ist ja auch in der Fangemeinde, ich weiß, da werden mir jetzt auch viele wieder irgendwie Sachen vorwerfen, das meine ich jetzt auch halb ernst, aber das ist ja schon klar, dass da zwischen den beiden homoerotische Spannungen sind, zwischen Frodo und Sam. Ich habe das immer so rezipiert und ich fand das immer sehr draufgedrückt, dass dann irgendwie Sam mit dieser Frau, die er dann einmal gefühlt vor 50 Jahren gesehen hat, dann am Ende. Die finde ich auch, die aussieht wie ein Hobbit. Das finde ich auch nicht. Sie sieht auch voll alt aus. Naja, egal. Ich finde, ich habe die beiden immer mehr zusammen gesehen. Ich meine halt, so, er trägt ihn. Also weißt du, die beiden, das ist ja eigentlich die wahre Beziehung in Herr der Ringe. Aber jetzt. Es ist Freundschaft, Xenia. Es ist Freundschaft. Ja, voll. Es ist auch toll, dass es Freundschaft ist. Ich meine jetzt nur, ne, als kleiner Gag am Rande. Okay. Hätte ich auch toll gefunden. Insgesamt fand ich die Szene okay. Ich kann verstehen, dass man jetzt nicht diese Geschichte braucht zwischen Merrimack und Poppy. Aber gut. Ich fand aber auch schön, dass Poppy am Ende diejenige war, die Nori ermutigen muss, dann die Bedeutung des Zauberers nicht aufzugeben, weil das ja die ganze Zeit andersrum war. Und so wurde das dann nochmal ganz gut aufgegriffen. Ja, und dann kommen wir eigentlich wieder zurück zum Zauberer. Ja. Der ist mit Tom, wandelt der auf einer Anhöhe herum und Tom Bombadil berichtet, dass der Zauberer seinen Stab finden muss, in einem großen Tal voller verdorrter Bäume. Und das kann ihm eben nur gelingen, wenn er sein Herz von allen Dingen frei macht, die ihn beschäftigen. Und der Zauberer denkt aber natürlich an Nori und will sie retten. Tom stellt ihn dann vor ein Ultimatum. Vor eine unlösbare, übergroße Entscheidung. Will er seine Freunde retten oder will er sich selbst finden? Am Ende ist das ja oft in fiktiven Geschichten über Magie und machtvolle Fähigkeiten so, dass man, um sie zu gebrauchen, sich von so weltlichen Dingen so lösen muss. Ja. Oder Dingen, die einen so, so krass dahin treiben können, dass man zum Beispiel was sehr Eigennütziges und Egozentrisches tut. Also einfach Leute, die man liebt, muss man loslassen. Also ich finde, das kennt man ja aus so übelst vielen Storys, weil die dann auch einen so korrumpieren können. Und ich denke mal, dass das so sein wird, dass der Zauberer Nori nicht loslassen kann. Ja. Und dann. Und dass er dadurch zu sich selbst findet. Selbst findet, ja. Und dass das dann eigentlich die Wahl ist. Oder ja, die Botschaft. Das war nur ein Trick von Tom. Da sind wir uns einig. Liebe Harry, Liebe. Harry, Liebe. Tom ist mir aber in dieser Szene das erste Mal zu ernst. Ich finde, er ist so krass, er setzt ihn so krass unter Druck. Ähnlich so wie so Annatar Celebrimbor unter Druck setzt. Ich weiß, es ist ja, um ihm zu helfen, aber ich finde, hier ist er das erste Mal so konkret und nicht so diese unberechenbare Figur, die er in Tolkiens Legendarium war oder in Herr der Ringe einfach. Das führt aber auch dazu, also, dass er mehr. Findest du, dass das nicht zu seiner Physik passt nicht so richtig zu der Figur. Das ist aber nur ein kleines Minus, weil das führt einfach dazu, weil er jetzt mehr ein Plot-Device ist und Gandalf ja auf seinen Weg so unterstützen will. Und das ist ja an sich dann auch wieder cool, weil dann hat er wirklich eine Relevanz und ist nicht einfach nur da als so Gimmick. Ja. Aber ja. Und er sagt auch ein Zitat, wo der Gandalf-Counter auch wieder blinkt wie Las Vegas. Ding, ding, ding, ding. Many that die deserve life. Some that live deserve death. Who are you to give it to them? Das ist ein Zitat von Gandalf aus Die Gefährten. Ja, das heißt, wenn Gandalf das heißt, Gandalf oder der Fremde, der ist einfach nur, der plappert alles nach, was Tom ihm gesagt hat. Ja, auch wieder wahr. Aber ich finde, wenn jetzt der Fremde nicht Gandalf ist, Dann fresse ich einen Besen. Warum erzählen die das dann alles so, ne? Dann wäre ich sauer. Dann wäre ich definitiv, also dann wäre es so übelst dumm, uns dann so krass auf diese Fährte zu locken. Ja. Jetzt kommt am Ende, der Fremde ist doch Anatar. Oder Radagast. Der Fremde ist Sauron. Und er muss sich mit Anatar vereinigen, um Sauron zu werden oder so. Mhm. Schlag das doch mal den Showrunner vor. Vielleicht passiert das dann in Staffel 3. Ich hätte aber mir noch gewünscht, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass das Training von Gandalf dann auch gezeigt wird. Du willst so eine Trainingsmontage, wie irgendwie so ein Reissack boxt. Ja, zu so Eye of the Tiger. Nee, ich finde, dass man das ja auch wieder nur in einem Satz gesagt wird von Bombadil. Also, dass man sagt, ja, du hast bisher all deine Prüfungen nicht geschafft. Also, du bist einfach ein Loser. Und das sehen wir aber nicht. Wir sehen nicht, wie Gandalf zum Beispiel, wenn Tom Bombadil sagt, hier, versuch mal diesen Stein nach oben. Weißt du, was ich meine? Dass man magische Fähigkeiten in der Umsetzung sieht. Und das hätte ja auch vielleicht scheiße ausgesehen. Aber ich finde trotzdem, dass es hier wieder so dahergesagt wird. Aber vielleicht meinte er auch so die Prüfung, die er hatte, bevor er zu Tom Bombadil kam. Okay, das kann auch also, sein. Dass es jetzt nicht wirklich so eine Trainingsmontage gibt, sondern Tom Bombadil sagt einfach nur so, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, du machst das oder das, ich kann dir nicht weiterhelfen. Aber dann finde ich das auch wieder sehr schnell erzählt, dass er dann direkt ihn vor ein Ultimatum stellt und sagt, ja, und jetzt die erste richtige Aufgabe, die du bekommst, wenn du die verkackst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Also ich finde, das wirkt dann so, als wäre er schon ein paar Tage da. Aber es ist halt Tom Bombadil, seine Wege sind unergründlich. Wenn sie so unergründlich wären. Ich finde, in Rings of Power sind sie sehr klar, leider. Aber wenn du nichts mehr hast, würde ich vielleicht in die nächste Szene übergehen. Nach Khazad-dûm. Endlich sehen wir nochmal Khazad-dûm. Wir sehen mehrere Zwerge, die mit einer Spitzhacke den Stein bearbeiten. Wir sehen auch eine Kamerafahrt, Befestigung des Goldabbaus und wie Zwerge einfach Haufen an Schätzen vor Durin dem Dritten abladen. Und deutlicher, dass er gierig ist, hätte man nicht machen können. Ja. Anatar. Wie schon nicht in den letzten Folgen. Anatar ist auch in Khazad-dûm da und spricht mit Durin und seinem Vater und verhandelt über eine mögliche Lieferung von Holz im Gegenzug zu mehr Mithril. Er stellt aber auch etwas Wertvolleres in Aussicht. Durin der Dritte lehnt sein Angebot ab, ist aber weiterhin nicht abgeneigt und hofft auf einen besseren Deal. Und außerdem will er noch tiefer graben. Ja. Das beunruhigt natürlich seinen Sohn, Durin Junior. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, bei der Durin, der Ältere, dem Jüngeren versucht, den Ring auszuziehen, aber vergeblich. Ja, also eine neue Kraft ist unlocked, die wir jetzt zum ersten Mal sehen. Über zwergische Kraft oder so. Ja, oder halt durch den Ring. Oder was meinst du jetzt? Genau, genau. Ja, ja, das sieht also man ja auch. Also ich glaube schon, dass Zwerge, dass die sehr stark sind und andere Zwerge wegschleudern können, aber ich glaube nicht so, wie es Durin mit seinem Sohn macht. Das war ja auch sehr krass und dass er da auch Gewalt anlegt an seinen Sohn. Ja, wir hatten ja schon kritisiert, dass das alles sehr schnell geht, auch hier wieder mit Durin, dass er direkt von 0 auf 100 gierig war. Ich fand dann auch wieder dieses Anhäufen von Gold, also es hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil vorher wurde ja erzählt, dass die Leute, die Untertanen in Khazad-dûm ihnen so eine Art Sold zahlen müssen. Ja. Das sollte das ja wahrscheinlich darstellen, aber auch, dass sie Gold abminen und dann wurde das ja jetzt bildlich, finde ich, so in der Kausalkette war das ja so, ja okay, nicht. Die bauen jetzt das Gold ab, aber was sind das dann für Schalen? Oder ist das sind das die Schätze von den anderen Zwergenherrschern, womit die die Ringe bezahlen? Habe ich mir auch gedacht, aber das wird ja dann auch nicht richtig gezeigt. Ja. Also das könnte jetzt alles sein. Das ist wieder auch so ein bisschen ungenau und das wirkt wie eine plakative Verbildlichung vom Drehbuch her. Oh, wir schütten ihn jetzt so mit Gold voll und so. Ja, habe ich ja auch schon genug drüber geredet. Ist auch sehr ungewöhnlich, dass Sauron sich in Khazad-dûm aufhält, weil da gibt es keinerlei im Legendarium, in der Lore, Aufzeichnungen drüber, dass Sauron jemals in Khazad-dûm war. Außer halt, dass er den Zwergen die Ringe gegeben hat. Ja, aber das ist ja auch nicht klar, weil das sollte ja eigentlich von den Elben passieren, also durch Celebrimbor. So den einen zumindest, genau. Ja, also es gibt jetzt keine sichere Tatsache darüber. Und das macht die Serie jetzt hier explizit. Und es gibt ja dann diese eine Szene, die jetzt auch nochmal ein weiterer Punkt ist. Eine Mini-Version des Balrogs erscheint ja in einer Fackel. Ja. Ich habe auch schon zwei Trailern gesehen. Ich habe da erst so gedacht, vielleicht ist das nur eine Spielerei des Trailers, aber es ist jetzt auch definitiv in der Serie drin. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht gebraucht. Mir ist das, war ein bisschen zu plakativ, ein bisschen zu in your face. Und ich war mir auch nicht sicher, heißt das jetzt, dass Sauron Bescheid weiß, dass es den Balrog gibt, oder hat er ihn quasi jetzt angeschaltet? Ich habe mich das auch gefragt. Meine Theorie ist, dass er entweder so erzählt werden soll, dass er Einfluss hat auf den Balrog und dass er ihn jetzt erweckt. Ja. Weil in der Lore ist es tatsächlich auch nicht klar, ob der Balrog von der Bosheit durch die Bosheit Saurons, so heißt es wörtlich, erweckt wurde oder ob er einfach in eigener Sache handelt. Auf eigene Rechnung hat er noch offen mit den Zwergen. Man weiß eben nur, dass er im dritten Zeitalter, genauer im Jahr 1980, erwacht ist, was ja tatsächlich 3000 Jahre ist nach dem Ableben oder beziehungsweise ja jetzt zum Beispiel auch nach der Schlacht um Eregion, die ja jetzt stattfindet. Das heißt, das wird krass zusammengefasst und ich finde es hier auch wieder der Vorwurf, das ist so das Abarbeiten von Dingen und Elementen aus der Peter-Jackson-Trilogie und dann weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so schön auch dargestellt war, dass er das jetzt einfach in einer Sekunde in so einer Fackel sieht. Ja, so weil er seinen Willen nicht bekommen hat, so ja komm, dann stirb doch. Stirbt, hätte jetzt niedergemacht. Auch schade, dass das jetzt alles von Sauron ausgeht, weil ich hatte mir auch immer vorgestellt, dass es dann ja eher diese Art der hier so der Schlag zurück ist, dass du zu nah an der Sonne geflogen bist von den Zwergen, dass die so zu gierig sind. Und so wirkt es ja jetzt wieder so sehr definitiv eine Art Rache von Sauron. Und ich finde, das macht es so ein bisschen kaputt, dieses, weißt du, so diese Urmacht, die dann die Zwerge einholt, das ist jetzt irgendwie weg. Ja, ich fand cool, wie die Szene so aufgebaut war, weil es ja mit den Erwartungen spielt, dass Durin der Dritte den Deal mit Annatar annimmt. Und aber Zwerge sind halt dickköpfig und dann denkt man sich so, ja, okay, also diese Ringe wurden zwar durch den Einfluss von Sauron quasi so verändert, aber er hat trotzdem keinen Einfluss darauf, auf die Gedanken von Durin dem Dritten, der jetzt einfach so sagt, so, nö, kriegst du einfach nicht. Und das fand ich so als Element ganz cool. Aber dass es halt so erzählt wird, dass Durin jetzt einfach so gierig ist, das fand ich ein bisschen schade. Ja, stimme ich dir sogar. Weil das ist ja so schon stark, so dieser Moment, dass ein Zwerg, der quasi einen Ring trägt von Sauron, gerade nicht auf ihn eingeht und nicht seinem Willen quasi gehorcht. Aber da habe ich mich auch gefragt, ob das dann doch wieder sein Plan war, dass dann Durin jetzt nicht zusagt und dass es dann doch wieder in seinem Sinne ist, weil er dann irgendwie ihnen noch ein größeres Angebot machen kann und später dann doch das kriegt, was er will. Aber man hat auch schon in seiner Mimik gesehen, dass er erstmal schockiert war, dass er mal nicht kriegt direkt. Ja. Dass er nicht alle Leute direkt beeinflussen kann, wie Celebrimbor. Und ja, die Superpowers von Durin. Ach ja, genau. Sorry. Die Superpowers von Durin. Die Superpowers von Durin führen uns ja jetzt dann auch zur nächsten Szene. Genau. Dieser will nämlich König Durin davon abhalten, tiefer zu graben. Und Durin der Jüngere weiß aber nicht, ob er sich seinem Vater in den Weg stellen soll. Und wir erfahren von Disas Vater, ist auch eine sehr kleine, berührende Info, dass dieser sagt, dass Durin der Dritte ein besserer Vater als ihr eigener war. Ich finde, das macht sie als Figur interessanter, aber für mich kommt das halt auch wieder so aus dem Nichts. Wir haben Disa und Durin den Dritten ja kaum miteinander interagieren sehen, vor allem nicht nett. Und was mich jetzt auch so im Nachhinein so ein bisschen gestört hat, ist, dass wir sehen Durin den Dritten zum Beispiel auch nie als stolzer Großvater oder so. Diese Kinder von Disa und Durin, die wurden halt mal eingeführt, aber mit denen wurde halt wirklich überhaupt gar nichts gemacht. Und das hat mich dann auch noch mal so, sind die dann irgendwie im Kindergarten die ganze Zeit oder in so einer Kindermine? Und in so einer Kinderarbeitermine? Ja, klar, es ist schwierig, ne, zu zeigen, so sehen Zwergenkinder aus. Das ist wahrscheinlich einfach so eine Aufgabe gewesen. Der wollten sie sich nicht stellen in der Serie. Aber es ist halt dann trotzdem, warum zeigt man die Kinder dann überhaupt, wenn die überhaupt gar keine Rolle spielen? Und die haben es ja auch ganz gut gelöst gehabt in der ersten Staffel, dass sie diese Zwergen, ja, diese Helme, Helme auf hatten. Ja, genau. Und man hätte das ja auch irgendwie anders machen können, dass ja. man dann irgendwie nochmal eine Szene hat, wo er irgendwie jemanden auf dem Schoß hat oder so und dann sieht man das Gesicht nicht oder so. Ja. Also ne, das hat bei mir, als ich über Disas Vater über, nachdenken musste, hat mich das zu so einer Kaskade geführt an Sachen, die mir dann plötzlich auch so aufgefallen sind, so im Nachhinein. Und das sind zum Beispiel Disa und Durins Kinder, was halt auch ein sehr großes Motiv für die sein könnte, einfach zu wollen, dass es in Khazad-dûm nicht so bergab geht. Und das, die sind ja komplett raus. Mm, ja, ich glaube auch, weil Disa ja die ganze Zeit argumentiert mit der Zukunft von Khazad-dûm und dann ja auch das so voll das wichtige emotionale, der emotionale Grund ist, so krass sich dann jetzt einzusetzen auch gegen Durin dem Dritten und seinem Wahn und dem Untergang. Also ich finde, sie ist ja jetzt die Figur, die übelst wichtig ist für den Erhalt von Khazad-dûm, weil sie sie ist die Stimme der Vernunft. Also sie ist die Bergsängerin der Vernunft und sie hat ja auch gemerkt, dass da irgendwie ein krasses Böses lauert und sie sitzt an der Quelle, sie ist ja wirklich so die Kronprinzessin. Genau, Frau vom Kronprinzen. Ja, ich meine, die Szenen der beiden funktionieren, finde ich, für mich immer, weil sie super Chemie haben. Und ich fand das auch voll süß, wie Disa zu Durin sagt, dass er immer das Licht am Ende der Höhle gesehen hat. Fand ich irgendwie, wie bei, dass sie immer so hier so Aules Bild sagen oder sowas. Also ja, Aules Bart. Thank Aule. Ja, thank Aule. So, das, nettes Detail. Ja, dann würde ich noch gerne über die Beziehungen sprechen von Durin und seinem Vater. Dieser sehr wichtiger Bestandteil der Serie, um die ging es ja auch schon viel in der ersten Staffel. Und Durin der Dritte wollte ja immer von seinem Sohn, dass er für das Zwergenreich einsteht und die Interesse seines Volkes wahrt. Also er soll Verantwortung übernehmen. Und Durins Motiv ist es ja, also Durin der Jüngere, dass er Anerkennung von seinem Vater bekommt. Und das ist jetzt, wir haben jetzt so ein großes Dilemma, weil Durin der Jüngere die Verantwortung übernimmt, aber dafür muss er sich gegen seinen eigenen Vater stellen, von dem er eigentlich Anerkennung haben will. Und denn laut dieser würde Durin der Dritte sich selbst und das ganze Königreich halt auch zerstören. Und ich finde, das hat mich auch ein bisschen an das Dilemma erinnert vom Fremden. Der will ja auch seinen Freunden helfen, muss aber auch seinen Stab, a.k.a. sich selber finden. Aber seine Freunde sind ja auch Teil seiner selbst und er will sie nicht im Stich lassen. Und ich finde das einfach so ein cooles Element, so dieses Dilemma zu haben. Einerseits musst du halt deine Pflicht erfüllen, aber indem du deine Pflicht erfüllst, tust du halt etwas anderem, was dir wichtig ist, kannst du nicht umsetzen. Und dass es sich das auch wiederholt, dass sich das durch die Serie zieht als Motiv. Ja. Das stimmt. Ja, aber ich fand die Szene auch ganz, ganz nett. So zeigt die herzerwärmende Beziehung zwischen Durin und Disa und zeigt halt auch mal die weiche Seite von Durin und das Dilemma, was in ihm steckt. Ich kleines Detail hinter den Kulissen, in den Screenern, die wir haben, da gibt es immer so Vorschaubilder. Und die von der Folge war das diese Szene, wo Durin weint. Ja. Und ich habe halt die ganze Zeit schon dieses Vorschaubild gesehen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was passiert da? Weil das sah so komisch aus. Und jetzt weiß ich endlich, dass er weint. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit irgendwie gedacht, dass da irgendwie, dass weil sein Gesicht irgendwie so komisch verzerrt aussah. Aber so. Man sieht ihn einfach, Männer dürfen nicht weinen. Nein, das ist nicht mein Take, Leute. Xenia ist toxisch. Nein. Nein. Nein. Ich fand das wirklich sehr herzerwärmend. Wo es mitunter dann toxisch zugeht, ist in Numenor. Elendil sitzt im Knast und wartet sein Urteil ab. Eärien und Miriel versuchen ihn aber zu überreden. Alle plötzlich so fuck, Afarazon, so Nackeltattoos. Ja, genau. Elendil sitzt im Knast, wartet sein Urteil ab. Eärien und Miriel versuchen ihn aber zu überreden. Afarazon seine Treue zu schwören und ich wollte mal über dieses Trial by Abyss ein bisschen sprechen. Wir haben die Screener nur auf Englisch. Deshalb habe ich das mal frei übersetzt mit Urteil durch Abgrund. Ich habe auch Prozess am Abgrund, Prüfung durch den Abgrund. Ich habe es einfach mal bei DeepL eingegeben. Ja, aber ich finde, Trial by Abyss klingt schon ziemlich cool. Aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Dieses Trial by Abyss, das kommt in Tolkiens Legendarium so nicht vor. Das kennen wir aber halt durch Game of Thrones. Es gibt aber zum Beispiel das Doom of Mandos. Das Urteil von Mandos, was mich so ein bisschen dran erinnert, mit Trial by Abyss. Das ist jetzt nicht ein Urteil wie das Trial by Abyss, sondern ist eher ein Urteilsspruch. Und dieses Doom of Mandos, das Urteil von Mandos, war ein Urteil der Valar, was von Mandos gesprochen wurde. Und es ging gegen die Noldor-Elben, die ihre Brüder und Schwestern in der Hafenstadt Alqualondë getötet haben. Also vor allem, es ging dieser Spruch gegen das Haus Feanor. Und Teil dieses Urteils, zitiere ich jetzt mal, ungezählte Tränen sollt ihr vergießen und die Valar werden Valinor gegen euch umzäunen und euch ausschließen, sodass kein Echo von euren Klagen über die Berge dringt. So im übertragenen Sinne werden halt die verräterischen Noldor aus dem Paradies ausgestoßen. Und außerdem wurde auch gesagt, dass es ein böses Ende nehmen wird mit dem ganzen Haus, vor allem durch Verrat. Und am Ende sollten die Recht bekommen. Ich muss das jetzt nicht nochmal alles aufdröseln, weil das wäre ein ganzes Special. Aber apropos Feanor und seine dunklen Seiten. Da haben wir es wieder. Ja, genau. Das ist so das eines dieser ein Urteil, das man aus dem Legendarium kennt. Ja, ich habe mich auch ein bisschen über Eärien wieder aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, weil jetzt heult sie rum, jetzt merkt sie erst, was sie angerichtet hat. Und sollte sie nicht wissen, dass ihr Vater sein Leben lang ein Getreuer war? Oder ist das so eine Sache der Serie, wo wir nicht wissen, wie die Begriffe Getreue und Königsmänner gewertet werden? Weil in der Lore gab es ja diese Gruppierung eben schon tausende von Jahren, auch vor Elendil. Und in der Serie könnte es halt so eine kurzfristige Entwicklung sein? Ich weiß, das wird nie so wirklich ja, klar gemacht. Ja, aber doch, das wurde doch mal erzählt, dass er schon durch Miriel erst wieder zum Getreuen wurde. Also, dass er ja so seinen Glauben verloren hatte. Oder zumindest, dass er dann erst zum Glauben kam, obwohl er ja sein Name einfach Elbenfreund heißt. Aber ich meine, ich meine halt auch damit, das ist ja dann auch unwichtig für Eärien, weil eigentlich müsste sie ja wissen, dass er ein Getreuer ist. Ja, ja, genau. Also ich finde sowieso, ihre Figur ist richtig verkackt. Also sorry, ich finde es halt einfach, also es tut mir leid, dass ich auch so drastisch bin. Das klingt, also ich würde halt auch gerne sie mögen, aber ich finde halt, ihre Figur ist so in einem Moment eiskalt und wirklich ist ihr so egal, was so mit ihrem Vater, also nicht egal, aber sie geht, nimmt das in Kauf und greift so die Macht und ist plötzlich so voll die Bösewichtin. Im nächsten Moment ist sie emotional und weint und will irgendwie ihren Vater retten. Also ich finde, das ist so nichts Halbes und nichts. Also sie gehen so in diese Extreme rein und zeigen null, dass sie halt auch vielleicht von Farazon beeinflusst ist. Also das sagt sie dann ja auch später, dass so Farazon ihr gesagt hat, dass ihr Vater sie bestimmt hassen wird. Ich bin so, dann zeigt uns das doch. Das würde zumindest teilweise ihre so Auswüchse da, die sie hat, ihre ausbrechenden das Sachen alles besser erklären, wie sie als Figur funktioniert. Und so ist es halt einfach so. Man hat das Gefühl, die wird halt gerade so hin und her geworfen, wie es die Schreiber und Schreiberinnen gerade haben wollen. Ja, und dann würde ich noch ein bisschen, willst du noch was zu Eärien sagen oder zu dieser neuen aufkommenden Liebesbeziehung jetzt nach Poppy und Merrimack? Da bin Elendil ich plus Miriel gleich Liebe? Fragezeichen. Ich bin sowas von Team, wie hast du es genannt? Melendil. Schippst du die? Ich schipp die beiden schon ein bisschen, weil da muss ich sagen, dass die Serie das ja doch auch aufgebaut hat. Anders wie bei Poppy und Merrimack. Nobody. Weil das war übelst schnell und einfach mal daher geschrieben. Und hier, die kennen sich ja jetzt schon was länger, die haben viel durchgemacht. Die waren füreinander da in ihren dunkelsten Stunden. Ja. Und dass die beiden, die passen irgendwie zusammen, finde ich ja, auch. Ja, irgendwie schon, ja. Also sie sagt ja dann auch, what of my heart? Und das war so dieser Moment so, okay, now we're talking. Miriel will ja, dass Elendil das Knie beugt und Farazon die Treue schwört. Und wir hatten ja schon angenommen, dass da irgendwas zwischen den beiden sein könnte in der letzten Folgenbesprechung. Aber es wird jetzt auf jeden Fall wahrscheinlicher. Aber according to lore, ja, da gab es keine Beziehung zwischen Elendil und Miriel. Generell bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das in der Serie finden soll. Einerseits wirkt es halt so wie ein Hollywood-Klischee, die Königin mit ihrem treuesten Diener eine Beziehung eingehen, so eine Beziehung, die nicht sein darf, nicht sein kann. Andererseits ist das halt auch so ein Trope, was schon sehr oft funktioniert hat und es ist ja auch irgendwie interessant. Das macht die beiden ja auch interessanter. Und ich meine, Klischees müssen ja per se nicht schlecht sein. Das kommt ja auch oft so auf die eigene Stimmung an. Ja, und ich finde dann doch innerhalb der diesem Rings of Power-Gefüge gerade würde mich das mehr also involvieren in deren Handlungsstrang. Und ich finde auch doch, dass die beiden Schauspieler irgendwie eine Chemie haben. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch dadurch, dass Miriel, also das ist natürlich schrecklich, dass sie ihr Augenlicht verloren hat, aber ich finde, das hat dann auch nochmal so was Bedeutenderes, wenn dann so Elendil sie so anfassen darf, weil ich meine, wenn du dir so vorstellst, dass jemand kein... Ist aufgefallen, riesige Hände der hat. Ja, und voll, also in dem Moment, als er so diese so Franken ins Gesicht hat, war ich so, okay. Am Anfang ist er eher und dann noch bei Miriel so, Alter, da hat ja. der Pranken. Aber gut, dass du das sagst, weil ich wollte das schon sagen und dann dachte ich so, das wirkt so, als würde ich so geiern, auch so Elendil, aber ja. Nee, der hat schon eine große Hände. Der hat schon große Hände, ja. Gut. Also mich hat die Szene gefallen. Mir hat sie gefallen bis zu dem Moment, wo er dann sagt, also Miriel hat ja Angst, dass er beziehungsweise kein Glauben, also kein Faith, dass er, also, das sagt sie ja, also ist sie kein Faithful, weil Elendil ja sterben könnte. Und dann sagt er, the sea is always right. Das hat mich so ein bisschen rausgeworfen, weil dieser Spruch so gut, wie ich den noch in der ersten Staffel fand, ich finde, der ist so ein bisschen auch... Haben wir den nicht damals schon kritisiert? Ich glaube, ich fand den anfangs cool und dann fand ich den umso mehr, ich mit drüber nachgedacht habe, so, ja, Isildurs Mutter ist ja ertrunken, aber the sea is always right. Ja, es wirkt so ähnlich. Ich finde, es ist auf einer Ebene mit diesem Ding mit Finrod und Galadriel, wo sie so über diesem Stein und diese Feder, ich weiß gar nicht mehr, was das für so ein Zitat war, was so eine sehr platte Metapher ist für eine Aussage. Ich finde halt, das ist so das, was man, das Einmaleins der Seefahrernation, also wenn man sich so vorstellt, was sich dann so Leute, die irgendwie Atlantis-mäßig mit der See verbunden sind, mit dem Meer denken, dann ist es so, das Meer hat immer recht. Also es ist halt leicht unkreativ. Aber andererseits, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich meine, es geht ja auch dieses, so in dem Seriengefüge ergibt es dann auch Sinn, weil, guck mal, dieses Urteil der Valar ist ja dann auch, the sea is always right. Ja, aber so, ich weiß jetzt nicht, das finde ich jetzt nicht überzeugend. Ja. Aber okay. Ich bin ja auch ein Certified Hater. Certified Hater. Von der Numenor-Geschichte. Ja, dann wechseln wir ganz schnell wieder rüber zu Khazad-dûm. Dieser stellt sich Na'vi und einigen anderen Zwergen in den Weg, die tiefer in die Mine graben wollen. Und auch so eine neue Fähigkeit, von der ich auch noch nicht wusste, dass es die gibt. Anscheinend kann man mit dem Steingesang auch Lebewesen beeinflussen, weil, oder wird das hier erzählt? Da war ich mir nicht so sicher, weil, also kann sie diese Lebewesen durch ihren Gesang steuern oder hat sie einfach nur irgendwelche Steinchen von der Decke regnen lassen, sodass die Fledermäuse dann da rausfliegen? Ich habe mir das so vorgestellt, dass sie so dann den Stein betönt und dadurch Schwingungen freigesetzt werden, die dann die Fledermäuse hören oder dann aufgescheucht werden dadurch. Ja. Aber klar, kann es natürlich auch sein, dass sie jetzt die Tierwelt beeinflussen kann, aber ich vermute eher, dass es auf den Stein zurückzuführen ist. Vor allem aber Fledermäuse haben ja auch so ein Echolot? Nee, ich bin mir gar nicht. Ich wollte nicht dahin gehen, weil da bin ich überfragt. Aber ich habe auch das abgespeichert, dass sie irgendeine Art. Falls Biologen uns gerade zuhören oder Biologinnen, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich sag Echolot. Die haben ein Echolot. Echo. Echo. Ja. Ja, was mir noch aufgefallen ist, es ist so eine Mine, aber ziemlich wenig Zwerge. Und das fällt mir jetzt immer wieder auf. Wir haben so in den vorherigen Folgen gesehen, wie hunderte Zwerge in ganz vielen Minen graben. Aber jetzt versperrt dieser halt den Weg zu einer einzelnen Mine. Und da sind nur eine Handvoll Zwerge, die durch wollen. Und klar, man kann sagen, dass es vielleicht nur diesen einen Durchgang gibt zu der noch tieferen Mine, wo die hinkommen wollen. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich Khazad-dûm dann doch nicht so lebendig anfühlt, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Es gab so diese Highlights, wie dieser Markt, der gezeigt wurde. Oder manchmal diese Totalen, diese Super-Totalen und sowas. Und ich finde davon mehr und weniger dieses, okay, Deezer und Durin kennen jetzt wirklich als zwei Leute, wie lange wollen sie das jetzt durchziehen, dass sie da alle Leute aufhalten können. Da habe ich mir halt auch gedacht, das wirkt so komisch, so klein im Scale dann, dafür, dass es tausende Minen gibt, die uns vorher gezeigt wurden. Das größte Zwergenreich. Überhaupt. Und dass dieser jetzt, also ich fand die Szene tatsächlich sehr lustig, wo sie dann irgendwie so, wo auch Na'vi dann so sagt, sollte uns das jetzt Angst machen, weil sie so angeschrien hat. Wirklich hilarious. Ja. Aber dann das, ja weiß ich nicht, wie sie das sich vorstellen, bleibt abzuwarten, ob sie dann im Kevin allein zu Hause Style dann irgendwie ganz viele Fallen aufstellen. Und ich finde, das wirkt irgendwie auch wie eine unnötige Seiten-Storyline, um dann so ein bisschen diese diesen Untergang von Khazad Dûm hinauszuzögern. Ja, dieser Zwist, der innerhalb des Königsreichs entsteht. Aber es gibt nur eine Sache, die fand ich ziemlich cool an der Szene, und das war Durins beeindruckter Blick. Und man weiß nicht, was er sagen will, und dann sagt er, I love you. Ja, das ist so toll. Ja, die beiden, das stimmt. Ja, und dann wechseln wir wieder rüber nach Numenor. Juhu. Elendil soll sich dem Urteil der Valar unterziehen, doch Miriel will sich dem Ritual an seiner Stadt stellen. Sie wird von der Seeschlange verschont und Elendil hypt die Menge mit der Königin der See, Tar Miriel, auf. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Miriel einfach kommen kann, um den Tag zu retten. Es hat mich so ein bisschen gestört, so ein Deus ex Miriel. Es hat sich ein bisschen zu einfach angefühlt, gerade auch mit der Reaktion von Arien, die auf die Frage, ob Miriel das so einfach machen kann, antwortet, she's correct, it's all in there, you must. Das war ein sehr dummer Spruch, finde ich auch. Klar, ne, sie musste das gleiche durchmachen, aber es fühlt sich halt konstruierend an, dass sie durch dieses Urteil plötzlich zur Königin emporsteigt. Und das spricht noch mehr für diesen, ich kann es einfach nicht anders sagen, die gehirnamputierte Bevölkerung von Numenor. Ja, und das, ne, dass auch Miriel sich jetzt als Stellvertreterin bei diesem Ritual stellt, das ist auch so, hat mich auch wieder sehr an Game of Thrones erinnert. Beim Urteil durch Kampf gibt es ja auch diese Champions. Da waren zum Beispiel Bronn und Oberyn Champions für Tyrion. Und ich habe mal was aus unserer Welt rausgesucht, das fand ich super interessant. Zum Thema Gottesurteile. Sowas gab es auch bei uns in der Geschichte. Es gab sowas, das nannte sich die sogenannte Wasserprobe. Da gab es einmal eine Wasserprobe mit heißem Wasser und eine mit kaltem Wasser. Welche soll ich zuerst machen? Mach die mit kaltem. Mit kaltem Wasser. Da wurde zum Beispiel ein Angeklagter an ein Kreuz gefesselt und ins Wasser runtergelassen. Und wenn der Angeklagte schwamm, war das ein Beweis der Hexerei. Weil man glaubte nämlich, dass das reine Element Wasser Hexen abstoßen würde. Und falls die Person unterging, war sie unschuldig. Aber es gab halt auch sogenannte, da würde ich sagen, Verfahrensfehler, und dann sind die Leute dann halt ertrunken. Ah, aber ich meine halt so, ist doch normal, dass, ja, okay, nee. Ich meine, man schwimmt doch immer. Es kommt drauf an. Also, kommt drauf an. Wenn man so eine Badehose anhat. Damals im Mittelalter. Ich meine, ich war so auf. Ja, ich habe doch, das ist auch bei mir voll geprägt von so Serien und Filmen, aber ich habe immer das Gefühl, das wird doch eh immer alles gezinkt, oder? Also man wollte doch die Leute. Das Gefühl, ja, dann machen wir ein Gottesurteil, aber dann, ja, komm, ja. Du stirbst dann schon. Ich habe hier Steine in deine Tasche gelegt und dann bist du unschuldig. Ja. Weil es gab das Untergehen, also dass man quasi unschuldig ist, das konnte auch manchmal als Ausnahme gezählt werden. Wow. Man konnte sich dann schon hinbiegen, wie man es will. Aber es gab auch noch die Wasserprobe mit heißem Wasser. Und da musste ein Angeklagter einen Ring aus einem Kessel mit kochendem Wasser holen. Und was passiert natürlich, wenn man seine Hand in kochendes Wasser reinhält? Verbrennt sich. Man verbrüht sich. Genau, und danach wurde dieser Arm eingebunden. Und wenn die Wunde eiterte nach einer gewissen Zeit, war die Schuld erwiesen. Und wenn sie nicht eitert, dann Genau, war die Unschuld erwiesen. Ach, die Unschuld erwiesen. Ja, okay. Also wenn sie eitert, bist du schuldig. Wenn sie nicht eitert, bist du unschuldig. Das ist so dumm. Das ist wirklich so dumm. Aber wir haben ja jetzt zum Glück andere Methoden der Bestrafung, der Verbrechen, Bekämpfung. Wo auch das Wasser heiß wird, ist bei coole neue sexy Outfits in Mittelerde. Präsentiert von Jonas Ressel und Xenia Popescu. Ich liebe das. Das ist das Beste, was jemals aus Folgenbesprechungen hervorgegangen ist. Das wird mir nicht geklaut in anderen Folgenbesprechungen. Ja, unsere Namen kann man auch besser französisch. Ja, französisch. Wir haben so Jonas Ressel. Jonas Ressel, Xenia Popescu. Miriel trägt eine Art Büßerhemd. Also komplett in Weiß, was natürlich so ihre Unschuld wahrscheinlich symbolisieren soll. Aber Weiß ist ja auch die Farbe von ihrem Vater. Tar-Palantir, das wurde ja vorher schon etabliert. Ja. Der ja auch Weiß getragen hat bei seiner Krönung. Und der sehr weise war. Sehr weise. Und was ja auch so eine Art Opferding ist, ne? Ja, genau. Und sie hat auch an den Ärmeln so goldene Netze, was natürlich für die Seefahrernation Numenor steht, wegen Netzen. Fischen und so weiter. Aber ja, Ich finde, ja, können wir noch mal kurz drüber sprechen, weil du hast es eben schon gesagt, aber ich wollte da noch mal kurz einhaken und sagen, dass ich das auch krass fand, wie dumm die Menge ist, weil es war wirklich noch mal so, dass ja Elendil einfach dann so sagt, ja, du bist die Königin. Ja, jetzt. Und das alle wieder so. Und ich finde es wirklich heftig, dass in der Spanne von einer Folge einfach sie so 5 Mal sich umentschieden haben und ja, dann waren sie so, ah nee, jetzt ist Miri cool, ah nee, doch, Farazon, ah nee, komm, nächste Woche haben wir noch mal einen anderen König. Ja, ich also, weiß nicht. Ich fand es auch so, dieser Moment, wie es dazu kommt, das fand ich auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, weil Lord Belzegar sagt, the Valar have deemed her innocent. Genau, und, oh, das war dann auch so, finde ich, konstruiert, ja, wieder, dass das dann genau in dem Moment sie natürlich ausgespuckt wird, ja, von diesem Seemonster. So ja, bisschen klamaukig. War wirklich, ja, auch klamaukig, musste auch so lachen. Und ich finde, es gibt jetzt halt so 2 Deutungen, weil sie wird als Queen of the Sea Tarmiriel bezeichnet. Und ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, was das jetzt für dieses ganze Machtgefüge in Numenor heißt. Und da gibt es ja eigentlich nur so 2 Ansichtsweisen. Entweder ist sie jetzt die Alleinherrscherin, also sie hat sich dem Urteil der Valar gestellt und ist jetzt die alleinige Herrscherin von Numenor. Der Titel Königin des Meeres ist dann einfach nur so ein Zusatztitel. Oder aber, was ich mir auch vorstellen könnte, ist so eine geteilte Herrschaft. Sie wird ja als Königin des Meeres bezeichnet. Also ist das dann so wortwörtlich nur die Königin des Meeres. Und Farazon ist halt dann so ihr Gegenstück und der König der Insel oder des Landes oder so. Weil in der Welt von Eis und Feuer gab es das tatsächlich auch. Bei den Eisenmännern, da gab es die Salzkönige und die Felskönige. Der eine regierte die Flotte der Insel und der andere regierte das Land. Ich meine, wenn es da jetzt. Was denkst du denn, was hier jetzt erzählt wurde? Ich fand es nämlich schwierig zu deuten. Ich auch. Ich finde, es war dann da auch Zeug davon, dass die Szene sehr verwirrend war, dass es jetzt nicht so, dass man nicht weiß, was das jetzt wirklich bedeutet. Also, was hat das jetzt für Auswirkungen? Und dann, ja, wirkt die Szene ja auch unnötig, weil ich finde, so habe ich jetzt nicht verstanden, was dieses Ganze, diese Probe von Miriel wirklich jetzt für, was das für eine Bedeutung hat. Und ich finde, ja, dann auch dieses bedeutungsschwangere, so Atmosphäre, die dann erzeugt wurde durch Elendil, dass er dann so das ruft und alles stimmt dann so damit ein und jetzt hat Miriel wieder so eine Art zurückgeputscht, ja, und so habe ich das auch verstanden, dass, ja, sie jetzt dann wieder die Königin ist, also, ja, dass sie jetzt die Leute wieder überzeugt hat durch diesen Test, obwohl ja eigentlich alle sowieso nicht mehr an numenorische Traditionen und Valar glauben wollen und an aber Elben. Aber halt irgendwie schon, weil Farazon, ja, hat ja auch vor dem Adler sein Schwert gezogen, das wurde ja auch als Zeichen gedeutet. Das stimmt. Das ist so unschlüssig. Ich finde, ja, das dadurch, ja, also ich, klar, man kann jetzt noch in der letzten oder in den letzten beiden Folgen doch noch was erzählen. Ich hoffe, dass da noch was erörtert wird. Und dann rezipiert man das vielleicht besser oder kann man das besser nachvollziehen. Ja, und wir werden ja sehen, ob sie jetzt wieder auf dem Thron sitzt. Aber dann fände ich es auch komisch, dass Farazon nicht einfach dagegen auch was sagt oder macht oder unterbindet, weil ich meine, er ist ja jetzt so die Gewalt, also er ist so der hat die Exekutive, ja, sozusagen. Jetzt bräuchten wir jetzt den Bürgerkrieg. Das finde ich auch besser. Ich glaube nicht, dass wir das sehen werden. Xenia Popescu 2024, Bürgerkrieg finde ich auch besser. Ja, nein, besser als jetzt diese Sache hier, ja, wie das konstruiert und irgendwie gekünstelt da vom Zaun gebrochen wird. Ja. Und das, was mich auch noch, ich weiß, das ist voll Korinthenkackerei jetzt, aber ist dir aufgefallen, dass dieser Shot von diesem Typen mit den Hörnern, der wird ja am Anfang einmal schon gezeigt. Und ja, zwar bei dem Gefängnis. Bei dem Gefängnis, ja, und jetzt nochmal. Und das ist ja fast derselbe Shot. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, ob die, wie lange die da das Seemonster gerufen haben, weil das soll ja dazu da sein, um das Seemonster zu rufen. Und ich finde, ja, das wirkte auch so, als wäre das so 8 Stunden oder sowas, würden die so düt, düt. Und wie lange braucht das, um dieses Seemonster zu rufen? Das fand ich ein bisschen unlogisch. Ja, sorry. Also mich hat das jetzt nicht so gestört. Na gut. Ich fand, das war so auch wieder so ein Recyceln von so Einstellungen, damit man auch was. Guck mal, da haben die zumindest das schon mal etabliert, dass es das gab und das kam dann nicht einfach so nochmal. Ja. Ja, oder sie wollten einfach wieder irgendwas im Hintergrund haben, was so wie Leute, die Farazon, so einen ganzen Tag lang schreien. Ja, ich würde noch gerne über ein Wort sprechen, wo ich geglaubt habe, dass das gesagt wurde von Miriel, und zwar Namarie, sagt sie einmal zu Elendil, glaube ich. Und? Was jetzt? Namarie, das ist ein Begriff aus dem Quenya, und das heißt übersetzt farewell, also lebe wohl. Und es gab aber auch einen Gesang mit diesem Namen, dass Galadriel den Gefährten bei ihrem Abschied aus Lothlorien vorsingt. und es drückt so die Sehnsucht von Galadriel nach Valinor aus. Und in die Szene könnte man halt dann reininterpretieren, dass Miriel damit ihre Sehnsucht nach Vertrauen und Glauben ausdrückt. Und so wie sich halt Galadriel nach Valinor zurücksehnt, so sehnt sich Miriel nach den Valar zurück und bringt das Elendil damit so zum Ausdruck. Mhm. So, Glauben, das ist ja gerade so das wichtige Thema. Das ist ein schönes Detail. Ja. Ich finde, wenn das so stimmt und wenn ich es richtig gehört habe. Aber das würde gut passen. Ja. Und ich weiß auch, dass sie da irgendwas auf Quenya gesagt hat. Ich meine, dass ja diese Machtdemonstration funktioniert hat, was ja auch an sich jetzt offen gelassen wird, ob das jetzt auch, was sie da unten gemacht hat mit dem Monster, das fand ich auch ein bisschen schade, dass das jetzt nicht nochmal spannender gemacht wurde, dass sie irgendwie einen Moment hat, wo man selber denkt, sie, vielleicht schafft sie es ja nicht. Ja. Das war ja doch dann auch sehr schnell abgefrühstückt. Aber sollen wir dann zu der nächsten Häppchenbefriedigung, apropos Frühstück, gehen? mit der Szene von Farason. Ja, genau, der benutzt nämlich den Palantir und sieht in ihm ein glühendes Auge, den Schicksalsberg und Sauron. Und genau, er hat eben, ich deute das mal wieder als eine Vision, die der Palantir zeigt. Und es, ich finde, es gibt so zwei Deutungsweisen, wie man diese Szene auch wieder, ne, schon wie vorher, so ist sie jetzt die Alleinherrscherin oder ist das geteilte Herrschaft. Also ich habe das Gefühl gehabt, einerseits, dass, was ich ein bisschen von der erzählerisch nicht so gut finden würde, ist, dass quasi das, diese Szene für die Verführung steht von Anatar. Also das Anatar. Farason durch Anatar. Also Farason ist verzweifelt, er schaut dann in den Palantir und sieht, dass Sauron ein mächtiger Verbündeter sein könnte. Sauron ist natürlich gewieft und verführt ihn. Es gibt jetzt keine direkte Verbindung zwischen den beiden, aber das kann man auch wieder so als Serienlogik abtun. Und das wäre so halt quasi so dieses Saruman-Sauron-Ding, wo sie sich halt dann so verbünden und der eine verführt wird von dem anderen. Und das, ich fände das halt so ein bisschen die langweiligere Herangehensweise, weil es dann Farason einfach nur böse macht. Aber ich finde das andere, was man auch reindeuten könnte, ist Angst. Also Farason hat eine Vision, dass Sauron erstarkt und eine große Bedrohung ist für Mittelerde. Und er wird jetzt alles dran setzen, die alleinige Macht über Numenor zu erlangen, weil es wichtig ist, dass das Volk halt geeint ist gegen diesen großen Feind. Und sein Ziel ist dann halt, Saurons Aufstieg zu verhindern und ihn vielleicht sogar zu stürzen. Und ich finde, das wäre auf jeden Fall ein interessanteres Motiv, da Farason ja eigentlich das Gute für sein Volk will. Und auch wenn er halt erst Miriel irgendwie aus dem Weg räumen will und alle politischen Gegner, dass er, dass man halt so ein, in Anführungsstrichen, starkes Volk sein kann. Und das wäre ja so, das wäre ja eigentlich so eine noble Eigenschaft, dass er das macht. So. Und es gibt ja diesen viel zitierten Spruch, the path to hell are paved with good intentions. Oh, Jonas, in welchem Sprüchekalender hast du den denn herausgeholt? Und das Ding war ja auch, dass es ja für Miriel, dieser Palantir und die Vision daraus, ihr Antrieb war, etwas zu tun, weil sie ja den Untergang gesehen hat. Ich habe es auch eher verstanden wie deine zweite Version, beziehungsweise ich würde gar nicht so weit gehen, sondern auch, dass er jetzt realisiert hat, dass Halbrand Sauron ist und dass das vielleicht auch für ihn erstmal ein Schock ist, weil das weiß er ja noch gar nicht. Ja. Und dass er da durch den Palantir das erstmal erzählt bekommen hat, dass er sozusagen das Böse in Numenor war und in seinen Reihen und ihm, also dass sie ihm vertraut haben sozusagen. Und das kann ja auch heißen, dass er jetzt erstmal sein Volk schützen will, weil so wie Farason bisher geschrieben ist, ist er ja jetzt erstmal nicht augenscheinlich, also er will zwar Macht haben, aber er ist jetzt nicht böse. Ja. Noch nicht. Keine Ahnung, wir werden sehen. Glaubst du, dass dann Farason Tama als Heerführer befördert, weil er der Einzige ist, der Sauron mal auf die Fresse gehauen hat? Wahrscheinlich. Ich glaube, Tama wird der Einzige sein. Er hat so einen einzigen Stern auf dem Walk of Fame, Walk of Sauron. Ja, ich meine, das haben andere Leute nicht geschafft. Ne? Ja. Ich meine, eine ganze Elbenarmee kann nicht gegen Sauron ankommen, aber Tama? Ja, Tama, der Tapfere, die Tama, die Schleuderfaust. One-Punch-Man, Tama. Tama, der Trümmerer. Oder so. Ja, ich bin gespannt, was dann rauskommt, weil es war ja eine relativ kurze Szene, aber. Ich fand's wieder, nett. Ich weiß, ich bin jetzt sehr in meinem negativen, ich merke schon, ich habe viel negative Punkte. Es tut mir leid, aber was mich leider auch wieder gestört hat, ist, dass man ja diese Szene schon mal vorher gesehen hat, wo sie dann ja direkt abgeschnitten wurde und dann dieses Schnipsel jetzt wieder in dieser Folge hervorgeholt wird, weil in der einen Szene haben wir ja nur gesehen, wie er den das Tuch abmacht und das war dann wieder so ein, oh, bleibt für nächste Folge dran und zu sehen, wie die Szene weitergeht und jetzt sehen wir, wie er diese Vision sieht und dann sehen wir in der nächsten Folge wahrscheinlich, wie er aus dem Raum rausgeht und dann in der nächsten Folge, wie er dann irgendwie zu Kämen sagt, Heilbrand ist Sauron. Also willst du damit sagen, du fühlst dich durch die Erzählweise, wie das hier versuchen, so manipuliert? Wie Anatar. Billig Spannung aufbaut. Billig Spannung aufbaut. Es ist ja diese Häppchenbefriedigung. Anstatt eine Sache wirken zu lassen, wird es zerschnitten. Das hatten wir auch zum Beispiel bei House of the Dragon in der letzten Staffel kritisiert mit einem Storystrang, dass da dann einzelne Sekunden schon reichen sollen, um uns dann eine Szene zu zeigen. Und ich mag das persönlich und ich bin auch der Überzeugung, dass es qualitativ besser ist, wenn es längere Szenen gibt. Ja. Ich finde, das hat ja dann auch einen Grund. Ich meine, die zweite Staffel macht das ja teilweise, aber ne, ich meine, du hast ja längere Parts im Vergleich zur ersten Staffel, wo die Handlungsstränge viel länger erzählt werden, aber du hast jetzt trotzdem noch diese Stückchen drin, ne? Genau, und es gibt ja in der Folge, finde ich, direkt 3 oder 4 Szenen, auch das mit den Steampunk-Rockern, wo man nur so kurz was gesehen hat, finde ich, die mir nicht reichen zur Etablierung von neuem Setting oder irgendeinem, dass das irgendwas mehr heißt als nur, wir brauchen noch ein bisschen Screentime. Und ich finde, das ist dann schon ein Vorwurf, den man machen kann. Ja. Aber gehen wir zu weiteren Settings und Vorwürfen, die Galadriel und Ada sich gegenseitig machen. Ja. Denn Galadriel berichtet Ada von Sauron und darüber, dass er sich in Region aufhält, um dort Ringe zu schmieden, sie alle zu unterjochen. Ada befreit sie dann und sie bietet dann an, den Moment zu nutzen. Anatar steckt in Region fest und man kann ihren Ring in Nenya gebrauchen, um ihn dann zu bezwingen. Und sagt ihm auch, dass Elrond mit einer Elbenarmee antanzt. Der Plan ist anscheinend, Celebrimbor von Anatars Macht zu befreien und ihn dann zu zerstören, also Anatar. Aber Arda traut Galadriel nicht, weil er sagt, sie und Gegalad würden den Uruks und ihm nicht erlauben, in Mordor in Frieden zu leben. Und er will dann unabhängig von ihr Region angreifen. Wir sehen dann am Ende die Ork-Armee sich versammeln. Und Galadriel bekommt erste Zweifel an dem Vorhaben. Ada ruft seine Armee aber trotzdem zum Kampf auf. Ja. Böse. Böser Ada. Ich verstehe nicht wirklich, was Galadriels Idee war. Weil sie hat ja am Anfang, war sie ja diejenige, die Ada das Ganze vorgeschlagen hat. Und jetzt am Ende kommt sie darauf, dass das alles Saurons Plan war. Ich war sehr verwirrt von all dem. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Das war auch wieder so, wie Galadriel so am Anfang der Staffel wirklich: Hier, guck mal, diese Mücke ist gerade tot umgefallen. It was Sauron. It was Sauron. Aber meinst du, dass die Serie das auch erzählen wollte, dass das jetzt sehr so irrational von ihr ist? Also ich finde halt diesen ganzen, ja, also dieser Plan, also ich habe mir auch noch mal so vor Augen geführt, was ist eigentlich jetzt Saurons Plan? Er geht nach Mordor, er lässt sich dann gefangen nehmen, er kommt dann durch irgendein trotteliges Versprechen frei. Er weiß irgendwie, dass Ada weiß, dass er Sauron ist und ihm mit seiner Armee dann folgt. Und warum hat Ada nicht direkt, warum hat er Ada nicht schon direkt in Mordor entmachtet? Also will er erst so dieses Band zwischen Ada und den Uruks zerschneiden, was ja immer wieder so angeteased wird, weil die Orks wollen nicht kämpfen, die Uruks wollen nicht kämpfen, sie wollen lieber ihre Familien beschützen. Mir war das nicht so ganz bewusst, dieser ganze Plan. Also ne, ich finde, das ist super interessant, was halt erzählt wird, so mit, es ist nicht Sauron, der Eregion belagert, sondern Ada und er will irgendwie Galadriel auf seine Seite ziehen. Aber wie es halt so erzählt wird, ist so dann, wenn man sich so, das hätte ich am Anfang der Staffel auch nicht gedacht, so wie das so etabliert wurde, aber jetzt so nach hinten raus. Ja. Das sieht man so ganz viele Schwächen. Ja, man kann irgendwie nicht diese losen Enden so richtig zusammenknüpfen. Ja. Ich finde dann, man erzählt am Anfang etwas oder man settet etwas ab. Also man etabliert irgendetwas und dann am Ende wird es so komisch, irgendwie werden da ganz viele Gräben zugeschüttet, die dann erstmal trotzdem mal erforscht werden sollten, wie jetzt Galadriel dann so plötzlich diese Erkenntnis hat, das könnte aber auch ein Plan sein von Sauron, das ist ja jetzt hier im Moment selber, so wechselt sie ihre Position wieder um 180 Grad und das ist einfach nicht nachvollziehbar und ich finde, dann verrennt die Serie sich da voll. Und ich finde, das ist halt auch so ein Ding, wir sind ja sehr positiv in die ganze Staffel reingestartet und ich habe mir dann auch immer, wenn ich dann eine neue Folge geguckt habe, mir so gedacht, so, ich bin irgendwie enttäuscht, aber ich kann es noch nicht so ganz. Ich weiß gerade nicht so, weil ich es gerade schaue. Und wenn man sich dann ein bisschen mehr damit befasst, dann fällt einem so auf, ach, deshalb ist das, deshalb stößt das mir irgendwie gerade so negativ auf. Bei mir war das auch so, weil ich habe die Szene erst gesehen und ich habe nicht verstanden, wie das jetzt passieren konnte, dass wir dann so am Ende der Folge angekommen sind. Dann habe ich nochmal zurückgespult und mir nochmal diesen Dialog mit den beiden angehört und dann realisiert, dass Galadriel einfach vollkommen komisch irgendwie in diesem Gespräch einfach so zu dieser Erkenntnis erlangt, was ich eben schon gesagt habe. Ja, ist sehr missverständlich irgendwie geschrieben und wir wissen eben ja auch noch nicht, was jetzt Saurons Plan ist. Also will er dann die Uruks instrumentalisieren, um die Elbe anzugreifen, weil wir sehen ja am Ende, wie er so die Arme auch hebt in der späteren Szene. Oder will er sich, die Elben, dass sie sich gegenseitig so aufreiben und dann quasi so die Gunst der Stunde nutzen? Voll, weil wir sehen ja auch, dass er dann ja Celebrimbor so eine Vision gibt. Vielleicht will er ja auch den Elben eine Vision geben, dass sie sich dann so zermetzeln, aber dann nicht merken, dass sie irgendwie gerade kämpfen. Wir werden es sehen. Ich bin mir sicher, dass es ein bisschen aufgesetzt wirkt. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen, Ich auch, Es gibt noch so eine Sache, die fand ich so ein bisschen witzig und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber Arda nennt ja Mordor Mordor. Ich habe mich aber gefragt, weiß der Rest von Mittelerde, dass jetzt die Südlande jetzt plötzlich Mordor sind? Weil das ist ja gar nicht so lange her, dass das passiert ist. Und wir wissen ja als Zuschauer, dass das Mordor ist, aber so in der Serienhandlung weiß da auch schon jeder, dass das jetzt plötzlich Mordor heißt. Das ist nicht, dass das irgendwie so hier zwei Punkte Abzug oder sowas. Das ist einfach so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Die Orks haben das bestimmt ans schwarze Brett gepinnt. Ja. Das schwarze Brett von Mittelerde. Ja, ein guter Punkt. Ich finde, dass sowas ist, bleibt ja oft auf der Strecke, wenn man sowas erzählt. Vielleicht ist das ja jetzt auch der Moment, wo Galadriel das erfährt, das erste Mal. Aber ich habe auch noch eine positive Sache in der Szene. Ich fand die Schlusssequenz oder das, was man am Ende gesehen hat, mit der Ork-Armee, die sich versammelt, wie das visuell umgesetzt war, das fand ich sehr cool. Und das hat mir auch Bock gemacht auf die Schlacht, weil das ist auch was sich unterscheidet zur ersten Staffel, weil ich finde, da hatten wir ja kritisiert, dass ja auch da die Größe nicht ganz gut gepasst hat zu der Schwere des Ereignisses, dass es jetzt irgendwie um diese Schlacht geht, der Südlande, wie Mordor entsteht und dass es dann nicht gepasst hat. Und hier hat man das Gefühl, hier passiert was Großes. Ja, da rollt was Großes an. Da rollt was und ich finde dann dunkle Nachtszenen, Schlachten finde ich sowieso cool. Helmsklamm. Helms Klamm. Oder natürlich die Schlacht um Winterfell. Nein, aber die war auch cool inszeniert und habe noch nicht viel gesehen. Ja, ich muss auch sagen, ich freunde mich langsam mit Samuel Hazeldines Arda immer mehr an. So diese ruhige, sehr bedachte Art von Arda, die so gegen alle Vorstellungen geht, wie man sich eigentlich Orks ausdenkt. Oh Gott, ich ausmalt. Ausmalt, danke schön. Schon wieder spät. Ja, ich finde auch, dass Galadriel sich weiterentwickelt hat, dass sie jetzt die Orks auch Uruks nennen. Fand ich auch ganz so ein kleines, nettes Ding, weil das war ja so eine Sache aus der ersten Staffel, die uns genervt hat, dass Galadriel einfach so ein nerviger Teen ist oder sowas. Ganz ehrlich, Galadriel in dieser Staffel ist so ein großes Plus. Also ich finde wirklich, ihre Figur hat richtig sich rausgearbeitet aus diesem kindlichen Art. Ja, dieser stürmischen, Und durch den Ring hat sie ja auch wieder, ist sie viel mehr die Galadriel aus Herr der Ringe. Ja, stimmt. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass Arda halt so schnell revealed, dass er jetzt doch kein Bündnis will, dass das im Prinzip nur ein Trick war und so sagt so, ja, ich weiß jetzt alles, was ich von dir wissen muss und jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Ich fand das so eine interessante Entwicklung für die Serie, dass Arda als Bösewicht einfach so viel vielschichtiger gemacht hat, wenn er sich jetzt mit denen verbündet hätte. Und genau, ich finde, das wäre halt auch die bessere Ausgangslage gewesen, wenn die beide trotzdem dieses Bündnis eingehen und dann Galadriel ja auch für die Orks, also die Uruks gegenüber Gigalad und Elrond ja auch so ein bisschen sich birgt für sie vielleicht. Und dann aber sie dann bei der Belagerung von Eregion merken, dass irgendeine Art von Trick von Anatar, vielleicht durch so eine Art Illusion. Ja, dass Anatar die Elben so beeinflusst. Die Elben beeinflusst oder die Orks beeinflusst. Und dann wird der erste Pfeil geschossen und dann ist halt. Und dann rastet alle aus. Ja. Und dann, das wäre ja viel tragischer, als jetzt so dieses komische wieder Missverständnis / Falle von Arda. Aber dann irgendwie kriegt man das auch nicht so richtig mit, weil das so schnell passiert. Ja. War nicht so gut geschrieben. Aber was wiederum gut funktioniert, ist die Szenen, die jetzt vor der Belagerung passieren. Wir sehen mehrere Orks, die so zu Nampat wieder zu diesem Todgesängen, also das heißt ja auf schwarzer Sprache Tod, aufrüsten. Sie schleppen auch große Katapulte an diese Befestigungsmauer von Eregion. Dort werden die Alarmglocken geläutet, Panik bricht aus. Anastar steht im Schatten und ist mit einem Dolch bewaffnet und Celebrimbor bekommt währenddessen nichts mit und skizziert in seiner Schmiede mögliche Menschenringendesigns. Und er ahnt dann aber auch einen Schrei von draußen. Anastar hält ihn aber auf, den Angriff zu bemerken. Und dann ist er aber das erste Mal sichtlich aufmüpfig gegenüber Anastar und widersetzt sich ihm und schafft es sogar nach draußen. Aber Anastar kann eine Illusion erzeugen, eine friedliche Kulisse der Elbenstadt. Und Anastar übergibt ihm dann weiteres Mithril für die Menschenringe und den Hammer von Feanor als Überzeugungsmethode. Und das klappt dann auch. Ja, ich fand einen Dialog oder eine Dialogzeile ziemlich witzig. Celebrimbor sagt, sounded like the siege alarm, also hört sich wie der Belagerungsalarm an. Ich fand das ein bisschen witzig, dass es einen extra Alarm gibt für eine Belagerung. Ja, voll. Nee, das war doch der Pausenalarm. Ja, aber ja. Ich muss sagen, ich fand das, oder, wie das umgesetzt wurde, dass er nach draußen geht und quasi so das Paradies vor den Toren von dem Turm herrscht, finde ich ziemlich cool. Und da auch Jonas mal coole Gegenstände aus The Rings of Power, kannst du wahrscheinlich schon denken, oder? Diese Flugdrachen. Ah, von den Elbenmädchen, das Flugdrachen. Die fand ich cool. Ja, das fand ich wirklich auch cool. Du hast recht. Ich finde dann generell, die Szenen waren, also das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, die Szene. Und da haben wir ja noch philosophiert, wann das spielen kann oder ob das generell Eregion ist. Ich finde, sowas Ähnliches hätte ich mir auch vorher gewünscht, dass man mal Eregion so kennenlernt. Ja, ja. Und das wäre dann ja auch jetzt wieder cool gewesen, wenn das man dann nochmal aufgreift und dass man da auch Kinder sieht mal, die da spielen und sowas, dass man da fühlt für die Stadt und dass das jetzt erst kurz vor der Schlacht passiert. Ja, weiß ich nicht. Ich habe aber auch noch einen kleinen Exkurs, also eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil innerhalb dieser Illusion hat ja eine der Elben einen Hund. Und Ich mag Hunde. Hunde, ja, sind vierbeinige Tiere. Ich mag ja lieber Katzen, aber Tolkien war da ganz anderer Meinung, weil ich habe hier so einen kleinen Exkurs. Es gibt ja immer diese Theorie, dass Tolkien Katzen gehasst hat, oder es gibt halt genug eigentlich Material dazu oder Hinweise, weil das Elben Hundemenschen sind, ist relativ klar. Hunde waren Tiere Mittelerde, die domestiziert waren, und die Völker Mittelerdes hatten eben Hunde gezähmt und beschäftigt. Genau, mit der Ausnahme von Zwergen, die keine guten Beziehungen zu Tieren hatten, was ja auch nochmal passt dazu, dass Zwerge nicht so Naturfreunde waren. Außer in der Peter Jackson-Trilogie mit den Ziegenböcken und dem Wildschwein. Das stimmt. Ich meine aber auch in den Büchern ist es so, dass Hobbits auch domestizierte Hunde hatten. Zum Beispiel der Bauer Maggot, der hat nämlich 3 besessen, um sein Feld zu bewachen zum Beispiel. Ja, es gibt aber auch den Hund Huan, der ja auch im ersten Zeitalter. Das ist der coolste Hund überhaupt. Der auch ein riesiger Jagdhund ist und natürlich auch gegen Sauron mal gekämpft hat, ja, in Werwolfform. Also das ist richtig heftig. Oder Saurons Werwölfe. Genau, aber es gibt nämlich in einer der ersten Ideen oder Fassungen vom Silmarillion gibt es nämlich eine Geschichte, wo Sauron mal eine Katze war. Und das ist richtig der krass. Katzenfürst, oder? Der Katzenfürst, ja. Tevildo. Da merkt man die Abneigung von Tolkien gegenüber Katzen. Weil es war nämlich so, dass während seiner Suche nach dem Silmaril Beren von Melkor gefangen genommen und als Sklave in Tevildos Küchen eingesetzt wurde. Und als Tevildo, also dieser Katzenfürst, es gibt auch Zeichnungen von. Und ich finde es wirklich gut, dass Tolkien das immer ersetzt hat. Weil ich finde, wenn so Sauron einfach so ein Katzenfürst wäre, das wäre irgendwie. Ich meine, er hat ja ein Auge, was aussieht wie das einer Katze. Das wird ja auch so beschrieben und das ist ja auch so dargestellt in der Peter Jackson-Trilogie. Er ist ja auch ein Formwandler. Schlitz hat, ja. Und genau, hier fand ich das dann auch noch sehr krass, weil in dieser Geschichte geht es dann auch darum, dass dieser Tevildo, als er Beren zum ersten Mal traf, dass er ihn sofort nicht mochte, weil er roch, dass er Hunde den Katzen vorzog. Er hat direkt geschnurrt. Er hat direkt gemerkt, boah, der Beren, der ist ein Hundemensch, ja. Find ich richtig scheiße. Aber ja, er nahm zunächst an, dass Melkor, das war auch der zweite Name von Tevildo, und das ist ja, endet sehr Melkor. Merkt man die Inspiration, dass er Beren zu den Katzen geschickt hatte, um Fleisch aus ihm zu machen. Und Tevildo hat dann sich damit gebrüstet, dass kein Volk besser im Fang von Vögeln und Tieren sei als seine Untertanen. aber er stellte dann Beren vor eine schwierige Prüfung, um seine Fähigkeiten als Sklave zu beweisen. Und dann sollte er 3 wilde Mäuse in 3 Tagen fangen. Also es war dann wirklich eine ganze wirklich Idee von Tolkien, dass der Nummer 1 Bösewicht nach Morgoth nämlich eine Katze ist. Ja, finde ich dann besser, dass er sich ja irgendwie hier, dass die Geschichte anders gemacht wurde und dass plötzlich hier wie hieß der Wolf, Karkarot, dass der Berins Hand abbeißt mit den Silmaril dann in ihm ist und dann wird er verrückt. Ja, und ich finde ganz spannend, wenn man das dann sich so überlegt, dass dann Rings of Power ja dann doch zum richtigen Tier gegriffen hat hier auch. Weil das ja, also wenn ich meine, wenn die jetzt eine Katze gehabt hätten, dann könnte man ja anmerken, ah, Tolkien hätte bestimmt nicht gesagt, dass Katzen die Nummer 1 Freunde der Elben sind. Ja, danke für den Exkurs. Ich mag auch Katzen. Kein Problem. Was mir auch noch aufgefallen ist in der Szene, dass nämlich Anatar im Englischen im Kontext der Ringe etwas sagt zu Celebrimbor. Ah. Und zwar das Wort precious. The rings of power, they will be deemed the most precious creations in all Middle Earth. Und alle Herr-der-Ringe-Fans horchen da natürlich auf. Ja. Das ist ja das Wort, was mit dem einen Ring in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist das ja auch das letzte Wort von Gollum, bevor er in den Schicksalsberg fällt. Und in den Büchern ist es ja auch so, dass ebenfalls Isildur und ich meine auch Bilbo das Wort auch benutzen im Zusammenhang mit den Ringen. Ja, doch. Also im Film sagt Bilbo auf jeden Fall einmal mein Schatz. Mein Schatz. Ja. Und das erinnert ja an die bekannte Figur. Und wir können jetzt eine Gollum-Imitation hier einfügen, aber nee, machen wir nicht. Ist genug Cringe für eine Folge. Ja. Ja, und dann wieder passend, dass sie sich über die Ringe vor der Statue von Fëanor unterhalten, wo es ja dann auch um ihn geht. Und die Frage ist jetzt, ob Anatar dieses Mithril-Pulver von Navi geklaut hat. Was meinst du? Hat sich jetzt Anatar in die Mine gesneakt und das Mithril einfach so mitgehen lassen? Weil eigentlich sollte er ja keins bekommen. Das war auch so, wusste ich jetzt auch nicht so recht, was da Phase ist. Ich habe so verstanden, dass er das geklaut hat. Ja. Weil das würde Anatar eh nicht sehen. Weil es ist ja auch nur so ein bisschen. Ja, sieht ein bisschen aus wie so Candice-Zucker, finde ich. Ja. So schwarzer Candies. Hast du noch was zu der Szene? Nee, aber ich mochte die sehr gerne. Also, ne, wir haben ja schon über die neue Kleidung von Anatar geredet und dass es wahrscheinlich so die Dominanz ausdrückt, die er jetzt über Celebrimbor erlangt hat. Und dass er jetzt quasi so eine große Illusion vor Celebrimbor erzeugen kann, wo gerade eigentlich jetzt bald Mord und Totschlag ansteht, zeigt er einfach, wie der Einfluss von Anatar gewachsen ist. Ich stimme dir dazu, finde es auch gelungen, wie das umgesetzt ist. Also, wir haben ja vorher schon erzählt, dass das auch dieses, wie so Schlangen sich in deinen Geist windet. Das wurde ja vorher schon durch diese Galadriel-Vision, die sie dann damals noch in Lindon City hatte, erzählt. Und ich finde auch, dass das dann zeigt, wo Celebrimbor jetzt angekommen ist. Ich bin gespannt, wie das in der nächsten Folge wird, was Celebrimbor passiert oder wie er da rauskommt und ob er dann realisiert, dass er die ganze Zeit, also der Moment, ich freue mich ein bisschen, obwohl das schrecklich sein wird, auf diesen Moment, wo er realisiert, dass er die ganze Zeit manipuliert wurde. Ja. Das kann richtig groß werden. Ich hoffe, auch, dass Rings of Power das gut hinkriegt. Ja. Aber ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen, oder? Wir sind am Ende der Folge angekommen. Nachdem Celebrimbor wieder in seiner Schmiede verschwunden ist, sehen wir, wie der Vorhang der Illusion fällt und dann die Menschen, die davor noch ganz friedlich rumgechillt haben, rennen panisch hin und her. Es ist dunkle Nacht. Elben, sorry. Anna, ich sag immer mal Zwerge und Elben, Menschen. Ich finde, ich sehe halt den Mensch in jedem. Und Anna geht dann auf einen Aussichtsturm und hebt die Arme wie der Nummer 1 Bösewicht, wie Magneto. Ist er so, was auch immer er tun wird, wir werden es sehen, was sein großer Plan die ganze Zeit war. Ja. Und auf der anderen Seite des Flusses feuern die Orks mit dem Katapult erste Flammenbälle ab und die Schlacht beginnt, während Galadriel schwer mit ihrem Kettchen kämpfen muss. Ja, das ist ein gutes Ende für eine Folge. Das ist wirklich ein gutes Ende für eine Folge. Ja. Ich finde, das ist auch ein guter Cliffhanger, weil wird der Feuerball Eregion treffen? Ja, ich meine, wir sehen ja, wie der erste Turm fällt. Aber ein weiterer voller Feuerball. Ja. Was ist mit Elrond und seiner Armee? Wird er da rechtzeitig ankommen? Was ist mit Arondir, Was macht Galadriel? Was macht Galadriel? Es läuft jetzt alles drauf, dass diese ganzen Handlungsstränge wieder zueinander finden, bis auf alles, was in Runen passiert. Wahrscheinlich. Das war ja schon auch in der ersten Staffel so. Ja. Und ich freue mich auf die nächste Folge tatsächlich, ja. Obwohl ich auch wieder viel auszusetzen hatte, fand ich dann wirklich dieser Schluss, der hat mich dann wieder positiv gestimmt. Gehypt. Und die Ork-Szenen, also alle Ork-Szenen mit den Practical Effects, das ist schon ziemlich stark, ja. Wie das umgesetzt ist. Und die sehen auch einfach besser aus als der Hobbit, die Hobbit-Trilogie, ja. Das jemals hinbekommen hätte. Und die Stimmung wurde erzeugt. Ja. Ja, wie fandest du die Folge, Xenia? Ich habe ja schon viel gesagt jetzt. Ich bin leider wieder eher auf der negativen Seite. Es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte da den vielen Positivstimmen so zustimmen. Das war jetzt eine Doppelung. Ich fand sie durchwachsen, so wie die letzte. Es gab sehr viele verwinkelte Storylines und künstliche Dilemmas, die für mich zu wenig stringent erzählt worden sind. Am meisten gestört hat mich dieses Hin und Her zwischen Ada und Galadriel. Ich finde, Rings of Power ist zu oft zu verkopft. Ich hätte es eben interessanter gefunden, wenn die beiden zusammengearbeitet hätten und dann man am Ende eben gemerkt hätte, dass es so eine Art Falle ist, anstatt dass Galadriel nach 3 Sekunden wieder einen Rückzieher macht. Ja. Und auch diese ganze Sache mit dem Seeprozess oder Disa und Durins Aufmüpfen, also dieser aktivistische Storystrang der beiden, wirkt wie ein Lückenfüller, um das alles noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, bevor dieses große Übel kommt. Und auch alles so sehr konstruiert und günstig für die Erzählung. Also, dass dann da dieses Buch ist mit dem See-Trial und dass das natürlich auch alles was ist, wo die Numenora dran glauben. Da bin ich nicht ganz überzeugt von. Auf der anderen Seite war dann das Ende wieder sehr stimmig mit Anatar und Celebrimbor. Und diese Szenen der beiden sind so ein Highlight. Nur kann die anderen Erzählungen für mich gar nicht mit dieser mithalten. Und ich finde, man merkt halt voll diese Diskrepanz. Ja, das war in der ersten Staffel ja genauso. Und das leider schließt sich da die zweite Staffel an. Und es bleibt aber abzuwarten, inwieweit dann die Schlachtfolge überzeugen kann. Und ich finde, daran hängt für mich jetzt auch ein bisschen die Bewertung dieser Folge, ja. Weil sie so ganz, ganz viel aufmacht. Und es ist halt jetzt dann wieder die Frage, ob dann die Erwartungen erfüllt werden können. Ja, ich finde, das Hin- und Herbiegen der Handlung in dieser Folge gibt für mich 6 von 10 Punkten. 6 von 10, okay. Ja, ich bin ebenso gespannt auf die nächste Folge. Ich finde Galadriels Figurenentwicklung super, dass sie jetzt eben Ada als Verbündeten annehmen will, auch wenn das dann alles ein paar Momente später hinfällig ist. Ich mochte tatsächlich bei den Starren diese kurze Szene mit Gundabale, die diese wehmütige Geschichte ihrer Heimat erzählt. Ich mochte Anatars neues Outfit und was das alles ausdrücken kann, was wir hier rein interpretiert haben. Und genau generell auch dieses die Zerrissenheit des Fremden, weil er jetzt eine unmögliche Entscheidung treffen muss. Aber es sind halt so viele Kleinigkeiten, die mit dem Writing zu tun haben, die mir jetzt negativ aufgefallen sind. Das ist alleine schon Saurons Plan, wenn ich den mir mal so in meinem Kopf Revue passieren lasse, wie das vonstatten gehen soll. Beziehungsweise jetzt auch Adas Plan. Wenn Ada die Vermutung hatte, dass Halbrand halt Sauron ist, warum hatte er nicht an Ort und Stelle in Mordor getötet, einfach um sicher zu gehen? Klar, er spricht davon dann, dass man Morgoths Krone braucht und die Elbenringe, aber das war ja auch nur ein Vorwand, um Galadriel hinters Licht zu führen. Deshalb ist das alles so ein bisschen hinfällig. Und ja, mir missfällt halt fast alles, was mit Numenor zu tun hat. Und es ist wieder wie in der letzten Staffel, es ist nicht so, was sie erzählen, sondern wie sie es erzählen, wie es da hinkommt. Und dass halt so diese, alles, was am Anfang so gut war, jetzt so erzählt wird, dass es einfach nicht mehr passt und dass es so konstruiert wirkt. Und deshalb gebe ich dieser Folge, so wie der letzten Folge, auch 6 von 10 Punkten. Ja. Xenia Popescu hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich auch. Es war wunderschön. Ja, folgt uns auf jeden Fall auf Spotify und gibt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen hier oder bald wieder hören hier bei Cinema Strikes Back. Ich auch. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüssi. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge Xenia Popescu und Jonas Ressel. Redaktion Xenia Popescu und Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt Patrick Hochnadel. Das war ein Podcast von Funk.